Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, und wir schreiben heute die 40. Folge. Wir schreiben das Jahr 2014 und die 40. Folge. Und damit eine weitere Folge von Wie bringen wir Merlin dazu, sich endlich Dark Souls 2 zu kaufen? Niemals! Ich weiß gar nicht, ob ich dagegen wäre, ist ja eigentlich unsinnig, aber naja. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, jedenfalls, wie geht's dir? Jetzt, außer, dass du natürlich immer noch mit deinem Schicksal haderst. So ein bisschen. Ja, richtig, tue ich tatsächlich. Aber sonst geht's mir super, auch videospieltechnisch. Ich bin sehr gespannt auf Transistor. Ich habe es noch nicht geschafft, das zu spielen, aber bin schon sehr, sehr gespannt. Habe schon ein paar Überblicks-Reviews gesehen, oder gelesen, besser gesagt. Hast du auch schon gekauft? Ich habe es noch nicht gekauft, nö, weil ich wusste, ich habe keine Zeit, das zu spielen quasi. Aber ich werde es mir jetzt auf jeden Fall die Tage holen. Und also, was ich in den Reviews gelesen habe, was viele Leute so als, naja, es ist nicht ganz perfekt, es hat so seine Schwächen. Die Schwächen, die es hat, klingen für mich eigentlich fast ein bisschen wie Stärken, aber nur ganz subjektiv. Ich kann schon nachvollziehen, warum viele Leute das nicht so geil finden würden, glaube ich. Aber wieso die Story erzählt wird und so ein Kram, das irgendwie spielt so ein bisschen doch eigentlich in meine Richtung. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, muss ich sagen, auf dieses Spiel. Mal schauen. Und das werde ich, glaube ich, auch mir genehmigen, bevor ich mir Dark Souls 2 genehmige. Aber mittlerweile muss ich sagen, es schwingt langsam wieder um. Ich habe wieder ein bisschen Bock auf Dark Souls. Ich habe gestern mich mal wieder ein bisschen mit der Dark Souls Lore beschäftigt, also aus Dark Souls 1, und festgestellt, dass ich das schon sehr übertrieben liebe. Und dann habe ich schon wieder ein bisschen sehr viel Bock auf Dark Souls 2 gekriegt. Also es wird langsam besser. Ich glaube, ich werde es mir jetzt die Tage irgendwann holen. Vielleicht ist die Krise überwunden. Aber es ist ja auch wieder traurig, dass wir reden wieder über Dark Souls. Joe, wie geht's dir? Als jemand, der schon längst Dark Souls hinter sich hat und sich schon neuen Dingen gewidmet hat. Ja, was neuen Dingen? Ich bin ja auch sehr gespannt auf Transistor. Ich habe den Soundtrack ja schon, aber ich habe mich noch nicht getraut, ihn komplett anzuhören, weil mir schon Leute gesagt haben, der Soundtrack spoilert. Ja, stimmt, das habe ich auch schon gehört. Das ist für jemanden für mich sehr schwierig, weil ich eigentlich einer bin, der sich gerne den Soundtrack spoilert, wenn es nicht auch noch den Rest spoilert. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz komisch, den Soundtrack auf der Festplatte zu haben und nicht anhören zu können. Das ist ganz schlimm. Aber ich habe auch keine Zeit, mit Transistor zu spielen, weil ich erstmal Tales of Exilia durchspielen möchte. Und dann habe ich vielleicht Zeit dazu, auch wenn ich eigentlich, habe ich gar nicht erzählt, ich habe mir Final Fantasy XIV Realm Reborn gekauft. Und das wird mein erstes MMORPG und ich bin so gehypt auf dieses Spiel, weil alle sagen, es funktioniert nicht nur als MMO, sondern es funktioniert anscheinend auch als Final Fantasy. Und ich glaube, ja. Das ist so das Optimale, was man sich bei einem Online-Final Fantasy so vorstellen kann. Das stimmt allerdings, deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, Watch Dogs erscheint bald, aber irgendwie, ja. Irgendwie interessiert es auch keinen mehr so richtig. Ne? Nee. Ich meine, ich weiß, dass Henrik es vorbestellt hat, der würde es jetzt die nächsten Tage kriegen und dann anfangen. Ich bin mal gespannt, was der sagt, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich bin nicht so mega gehypt drauf, das habe ich schon ganz oft gesagt. Auch ich werde es mir auch nicht gleich jetzt kaufen. Selbst wenn Henrik sagt, es ist super, glaube ich, werde ich trotzdem noch ein bisschen warten. Aber es wird du mich schon interessieren. Du vertraust Henrik einfach nicht. Nee, ich warte ja auch auf Henrik quasi, weil ich weiß, er wird mich nicht spoilern. Das heißt also, ich kann sonst andere Reviews, ist immer schwer, die zu lesen, weil oft einfach, oder sie anzugucken, weil oft einfach dann halt viel gespoilert wird. Aber vor allem vertraue ich auch einfach ein bisschen auf sein Urteil. Also ich glaube, er kann mir recht gut sagen, was er davon gehalten hat und wie es ist. Und von daher, glaube ich, wird das schon auch irgendwie, glaube ich, meine Kaufentscheidung durchaus beeinflussen. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall, was er dazu sagt. Also, enttäuschend auf hohem Niveau, das wäre ja so das, was ich so erwarte quasi, was auch voll okay wäre für mich. Aber warten wir jetzt mal ab, vielleicht erreicht dieses hohe Niveau gar nicht. Wir werden mal schauen. Also ich meine, ich bin dann wie einfach ein bisschen skeptisch, aber das heißt ja nichts. Ich meine, sie haben sich Zeit genommen, vielleicht ist es einfach doch genauso gut, wie sie es alle am Anfang vorgestellt haben. Ich habe zumindest auf jeden Fall gelesen, dass die PC-Optimierung scheiße ist. Es geht ja schon gut los. Ich bin raus. Okay, ja, da muss ich mal gucken. Immer gut, klar, darüber wird mir natürlich Henrik auch nichts sagen können, weil er ja auch auf der Konsole spielt. Das heißt also, das, ja, da das werde ich mir dann selbst angucken müssen, zwangsläufig. Aber naja, schauen wir mal. Ja, gut, dann würde ich sagen, wie sieht's aus mit der Folge? Was haben wir denn heute so zu bieten? Ja, wir haben heute mal wieder News vollbepackt. Ja, was heißt vollbepackt? Wir haben ein paar, drei doch sehr größere, aber auch interessante und spannende News. Und zwar wird Merlin anfangen mit einer neuen Fähigkeit von Steam, könnte man sagen. Neue Fähigkeit, ja. In-Home-Streaming, werden vielleicht manche mitbekommen haben, die sich in den letzten Tagen auf Steam eingeloggt haben. Was es sich dabei handelt, da wird Merlin euch gleich was dazu erzählen. Mhm. Danach komme ich wahrscheinlich mit der größten News der letzten zwei Wochen, nämlich hat sich Microsoft überraschend jetzt schon vor der E3 gemeldet und eine Kinect-lose Xbox One angekündigt. Ja. Als Abschluss wird Merlin noch was über Unreal Tournament reden. Und zwar wurde der neueste Teil von Unreal Tournament angekündigt. Das wird aber in einer Art und Weise entwickelt, wie wir sie, glaube ich, vorher noch nie erlebt haben. Nämlich soll komplett mit der Community zusammen entwickelt werden. Es soll komplett kostenlos, also nicht Free-to-Play kostenlos, sondern wirklich kostenlos einfach. Mhm. Was genau die Unterscheidung ist, wird auch mehr, dass wir gleich wahrscheinlich auch noch besser erklären können. Mhm. Und als Hauptthema wollen wir uns heute ein bisschen mit, ja, der Verbindung zwischen Film- und Videospielindustrie befassen. Also, das umfasst, ist ein größeres Thema, umfasst Lizenzspiele zum Beispiel, Synchronsprecher, Verfilmungen von Spielen und so weiter. Also wir wollen uns einfach mal mit diesem Komplex ein bisschen befassen, weil wir das Gefühl haben, dass es in letzter Zeit auch immer wichtiger und größer wird. Und wir haben ja schon mal überlegt, auch mal über Videospielverfilmung selbst zu sprechen, hatten aber das Gefühl, dass das allein nicht genug hergeht. Und deswegen glaube ich, dass so dieser Komplex so als Ganzes doch ein ganz gutes Thema ist für ein Hauptthema. Mhm, absolut, ja, definitiv. Ja, dann würde ich mal sagen, schießen wir gleich mal los mit Merlins Dampf. Richtig. Ja, Steam hat etwas angekündigt. Relativ überraschend für mich, wobei die Closed Beta wohl schon eine Zeit lang lief. Trotzdem habe ich da nichts mehr mitgekriegt, muss ich zugeben. Erst jetzt, als es einfach live ist, habe ich quasi davon erfahren, was es ist. Und zwar handelt es sich dabei um einen Service, der nennt sich In-Home Streaming. Und ist damit auch schon relativ gut zusammengefasst, was es letztendlich eigentlich tut. Es ist folgendermaßen, ab jetzt, das ist jetzt schon wie gesagt live, jeder kann es ausprobieren, Joe und ich haben es auch schon ausprobiert. Es ist möglich, wenn man im selben Netzwerk ist, sich einfach mit demselben Steam-Account anzumelden. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei mir so gemacht, dass ich einfach mich in meinem Steam-Account angemeldet hatte. Joe hat sich ebenfalls über meinen Steam-Account angemeldet. Das ist ja sowieso schon vorher immer möglich gewesen. Man kann ja bloß nicht gleichzeitig spielen quasi. Wenn allerdings der Steam-Account erkennt, dass man im selben Netzwerk zusammen ist, also im selben WLAN oder auch einfach fest im LAN-Kabel-Netzwerk, dann wird automatisch der Stream-Modus aktiviert für Spiele, die auf dem, ja, sagen wir mal, Mutterrechner so ungefähr installiert sind. Also in dem Fall, weil es mein Account war und auf meinem PC quasi, war das quasi der Ausgangspunkt für das Streaming. Dann hat sich Joe nach mir eingeloggt über dasselbe Netzwerk eben und dann wurde bei Joe auf dem PC eben der Streaming-Service sofort aktiviert. Man musste da sonst nichts mehr groß für tun. Wichtig war, glaube ich, nur, dass man zum Beispiel, wir hatten nebenher noch Hamachi laufen, also so ein kleines Tool, das eben lokale Netzwerke übers Internet simuliert. Derartige Dinge muss man natürlich deaktivieren, damit auch der PC eindeutig sich gegenseitig finden kann. Es gibt Portfreigaben, die man einschalten kann, damit nicht unbedingt muss. Bei uns hat es auch ohne Portfreigabe funktioniert. Ich glaube, wichtig ist nur, dass kein anderer Dienst quasi den Port nutzt, den eben Steam dafür nutzt. Und wenn das eben alles passiert ist, dann kann man, wie gesagt, ein Spiel, das auf dem Rechner, von dem gestreamt werden soll, installiert ist, einfach vom anderen Rechner aus starten. Das heißt, Joe kann einfach in meiner Steam-Library navigieren und dann zum Beispiel Skyrim starten. Dann startet auf meinem Rechner Skyrim, lädt dann auch hoch, also auf meinem Rechner läuft dann einfach Skyrim, ich sehe es auch auf dem Bildschirm, und wird dann rüber gestreamt zu seinem Rechner und er kann dann eben, ja, auf seinem Rechner das spielen, die Tastatur- und Mausbefehle von seinem Rechner werden wiederum über dasselbe Streaming eben zu meinem Rechner gegeben und das Ganze wird also sofort zeitnah verarbeitet. Mit Skyrim, muss ich sagen, hat das noch nicht so wahnsinnig gut funktioniert, es war aber schwer zu sagen, woran das lag. Wir haben jetzt beide festgestellt, wir haben es einmal von meinem Rechner auf Joes Rechner probiert und dann von Joes Rechner auf meinen Rechner. Mein Skyrim zum einen ist natürlich absolut zugemüllt mit Mods. Das heißt also, das läuft so ein bisschen an der Grenze des Spielbaren. Das läuft schon an sich eigentlich komplett flüssig, aber es hat manchmal so leichte, minimale Frame-Einbrüche, auch auf meinem Rechner. Das heißt, wenn es streamt, dann kann es durchaus sein, dass es bei Joe nicht 100% flüssig lief, einfach weil es auch auf meinem Rechner dann in dem Moment nicht 100% flüssig lief, weil es eben noch gestreamt werden musste. Dann haben wir bei Joe Ease probiert, Ease Origins, das von seinem Rechner auf meinen Rechner zu streamen und haben auch da leichte Probleme gehabt. Allerdings, wie gesagt, ich habe leichte Verzögerungen bei mir gehabt, das lief nicht 100% flüssig, allerdings sah bei Joe das Bild ebenfalls nicht 100% flüssig aus. Das heißt, auch bei Joe gab es leichte Frame-Einbrüche. Wir werden jetzt mal die Tage das ausprobieren mit einem Spiel, das aber auf meinem Rechner komplett ohne Probleme läuft, um mal zu sehen, ob dann vielleicht einfach die Verbindung ein bisschen besser ist. Grundlegend haben schon viele Leute gesagt, dass einfach WLAN eh nicht die perfekte Umgebung dafür ist. Ich meine, das ist ja auch offensichtlich. WLAN beruht darauf, dass es immer wieder kleine Zusammenbrüche des Netzwerks gibt und das sofort wieder aufgebaut wird. Das heißt, man hat dadurch alleine zwangsläufig Verzögerungen. Wir werden das sowieso noch ausführlicher testen und vielleicht einfach in einem News-Update in der nächsten Folge nochmal kurz drüber reden. Vielleicht finden wir da irgendwo Platz für. Andererseits ist nächste Folge natürlich die E3-Folge. Das heißt, entsprechend müssen wir mal schauen, inwieweit das wirklich funktioniert. Auf jeden Fall werden wir dann sonst an, denke ich mal, einfach vielleicht nochmal eine kurze Meinung auf der Website posten, um das eben auszuprobieren, auch wie es zum Beispiel über LAN-Kabel funktioniert. Grundlegend, wie gesagt, über WLAN ist es echt schwierig, also sowas wie Ease konnte ich schon ganz gut spielen, es hat eine minimale Verzögerung, aber bei dem Spiel, wo es nicht 100% auf sehr schnelle Reaktionszeiten ankommt, ist es eigentlich okay. Was für mich eher das Problem war, war leicht der stotternde Bildaufbau und damit quasi ja leicht stotternde Frameraten. Das war ein bisschen unangenehmer, muss ich sagen. Vielleicht kann man das noch umgehen, wenn man es tatsächlich per LAN-Kabel macht. Ich glaube, die grundlegende Idee dahinter ist eigentlich ein bisschen für Valve, dass sie damit die Steambox vielleicht auch nochmal ein etwas anderes Licht drücken wollen. Das Problem bei der Steambox ist so ein bisschen, dass sie mit SteamOS läuft und dadurch quasi zwangsläufig nicht alle Spiele unterstützt werden, weil SteamOS eben Linux-Basis hat. Weil sie wahrscheinlich, wie ich glaube, nicht alle Spiele auch darauf zum Laufen bringen werden können. Wie sie das ja angekündigt hat mit den meisten Spielen, aber es wird eben bestimmt nicht mit allen funktionieren, gibt es jetzt quasi die Alternative, dass man sich einfach einen kleinen Barebone-PC, der SteamOS drauf hat, für 100, 200, 300 Euro ins Wohnzimmer stellt. Der muss ja letztendlich quasi nichts können, der muss ja, wie gesagt, der ist ja nur Empfänger, der braucht ja nicht mehr eine dezidierte Grafikkarte oder irgendwas. Das heißt, den ins Wohnzimmer stellen und dann einfach vom Spielerechner aus auf den Barebone-PC eben streamen im Wohnzimmer und dann einfach mit dem direkt einfach im Wohnzimmer spielen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die Idee, die dahinter steckt. Ansonsten natürlich jetzt einfach für uns hier im Haus quasi einfach noch ganz lustig, weil wenn es natürlich wirklich stabil laufen würde, das muss ich jetzt mal schauen, vielleicht wird das ja auch noch verbessert, dann hätten wir natürlich zum Beispiel auch so Möglichkeiten, dass Joe zum Beispiel viele Spiele, die bei ihm auf dem Rechner nicht laufen, die ich in meiner Steam-Library habe, dass er sie einfach auf seinem Rechner spielen könnte. Das heißt zum Beispiel sowas wie Total War Shogun 2, das auf jeden Fall nicht laufen würde bei ihm, könnte einfach über meinen Rechner streamen und dann trotzdem spielen. Da gibt es also relativ viele coole Möglichkeiten. Ich bin jetzt mal, wie gesagt, gespannt, wie das in der Praxis... Wo wir es erst noch ausprobieren müssen, wie das dann ist, wenn ich gleichzeitig spiele und du dann auch am PC was machst, wie das dann... Richtig, also ich hatte schon das Gefühl, dass der PC mehr gefordert wird, der PC, der streamt, mit dem Darstellen des Spiels, und das Streaming fordert zusätzlich, glaube ich, noch Ressourcen. Zumindest fühlt es sich so an. Das ist aber, wie gesagt, nicht, das ist schwer zu sagen. Also es kann auch sein, dass die Verzögerung einfach automatisch durch das Streaming an sich entstanden, weil es eben über den WLAN-Router lief. Wir werden es, wie gesagt, mal mit dem Spiel ausprobieren, dass mein Rechner überhaupt gar nicht fordert, und dann mal schauen, wie flüssig es dann läuft, also ob es tatsächlich irgendwie Ressourcen noch zieht, oder ob es an etwas anderem liegt, und dann eben die Frage, ob ich nebenher an meinem PC arbeiten kann. Im Normalfall würde ich aber davon ausgehen, dass es kein großes Problem ist. Ich meine, ich kann auch so nebenher einfach alt tappen in Spielen und einfach nebenher arbeiten. Das heißt, wenn Joe einfach spielt und ich nebenher arbeiten kann, wäre es natürlich noch cooler, wenn man es genau nimmt. Was du wahrscheinlich nicht machen kannst, ist irgendwie, keine Ahnung, Online-Spiele spielen oder... Das wird natürlich super schwierig. Also ich meine, das haben wir auch schon gesagt. Ich hätte halt noch Nosgoth installiert gehabt, aber da haben wir schon gesagt, das macht keinen richtigen Sinn, da eine Partie zu spielen, weil ich meine, dann hat man es natürlich wirklich ein großes Problem, weil da kommt noch die Serververzögerung dazu. Das heißt also, ne, mein PC verbindet sich mit dem Internet und dann wird rüber gestreamt zu dir. Also das ist dann, glaube ich, ein bisschen zu viele Mittelsmänner dazwischen. Ich glaube, das wird dann irgendwie echt schwierig. Ja, es wird schwierig. Ich meine, ich kenne viele Leute, die jetzt gesagt haben, dass sie zum Beispiel Final Fantasy 14, wenn sie die ganzen ihre Crafting-Jobs leveln und so weiter, gerne einfach im Bett auf der Vita spielen, weil da ist es scheißegal, wie die Verzögerung ist. Da ist auch noch ein bisschen mehr Verzögerung, weil sie alle sagen, naja, es ist halt gemütlicher, Sachen zu craften, wenn ich halt nicht unbedingt vorm PC, also, oder vorm Fernseher sitze, sondern einfach im Bett und... Die Vita, ja. Natürlich, klar. Also es ermöglicht auf jeden Fall viele, viele Ideen irgendwie so. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich meine, dadurch, dass es halt Steam ist und damit jeder kann es umsonst einfach ausprobieren. Es ist kein Service, der bezahlt werden muss oder dergleichen. Es ist einfach nur ein Feature, das Steam jetzt hat. Also gerne auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Wie gesagt, wir werden es die nächsten Tage noch ein bisschen ausführlicher testen. Wir haben jetzt noch nicht genug Zeit gehabt, um das wirklich bis auf die Nieren quasi zu prüfen. Bislang finde ich es ganz cool. Wie gesagt, über WLAN ist es tatsächlich einfach schwierig. Wahrscheinlich muss man wirklich einfach eine feste Kabelverbindung herstellen, damit es gut funktioniert. Und dann halt eben mal schauen. Und das macht es natürlich dann wieder nicht mehr ganz so alltagstauglich. Trotzdem, wie gesagt, eine spannende Sache. Und ich konnte auf jeden Fall EEs zum Beispiel, glaube ich, könnte ich durchaus so spielen. Also wenn ich noch ein bisschen etwas besseren Bildaufbau hätte, dass quasi zumindest die Frames mit leichter Verzögerung einfach konstant durchlaufen, dann, glaube ich, wäre es tatsächlich ziemlich cool. Da hätte ich schon echt Bock drauf. Da gibt es schon einige Dinge, die ich mir damit vorstellen kann. Wobei wir einfach auch eigentlich... für EEs Family Sharing machen können. Natürlich, klar, Family Sharing geht ja natürlich auch. Also ich meine, unser Fall ist ja quasi auch ein spezieller, es geht ja eigentlich um etwas Family anderes. Family Sharing wäre ja eigentlich dann eher auch ein Fall für mich, wie eher ein Problem als für dich. Ja, also ich meine, gut, ja, klar, also ich meine, Family Sharing, ja. Du kannst mit so deine Spiele sharen, aber wenn sie auf meinem PC nicht laufen, dann laufen sie nicht auf meinem PC. Richtig. Ich meine, darum geht's ja letztendlich auch, deswegen habe ich das ja erwähnt quasi mit, ja, Total War Shogun. Jetzt mal abwarten, also alle auf jeden Fall, die noch vielleicht einen Zweitrechner rumfliegen haben, vielleicht auch einfach mal mit dem eigenen Laptop ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Ich habe auch noch einen Laptop hier rumfliegen, das heißt, ich kann auch noch alleine ein bisschen testen, das werde ich auch mal tun. Bin auf jeden Fall super gespannt, vor allem, weil man dann einfach direkt die Bilder nebeneinander hat, dann kann man einfach direkt gucken. Ich meine, Joe kann natürlich auch seinen Laptop kurz mit rüberbringen, sodass wir einen direkten Bildervergleich auch haben, wie es läuft. Kann man auch die Verzögerung vielleicht ein bisschen besser sehen. Super spannend auf jeden Fall, sollte sich jeder irgendwie mal durchlesen, wie genau es funktioniert. Und wie gesagt, das ist auch wirklich übertrieben einfach. Man muss überhaupt nichts tun. Man kann wirklich einfach nur einmal einloggen, an einen Account einloggen und schon funktioniert's. Das habe ich tatsächlich begeistert, dass es ziemliches Plug and Play ist. Ja, einfach mal anschauen, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal über zur nächsten News und eigentlich der größten, würde ich behaupten, nämlich dem Pre-E3 News-Flash quasi von Microsoft, die schon mal eine richtig große Info rausgehauen haben. Wir waren alle ein bisschen überrascht davon, dass Microsoft jetzt vor der E3 jetzt nochmal richtig, ja, aus Bombe platzen lässt. Ja. Wobei ich auch ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen dazu geforced waren, wie auch immer. Jedenfalls, Microsoft hat angekündigt, dass ab dem 9. Juni sie auch eine Xbox One Edition verkaufen wollen, der Kinect nicht mit drin ist. Der Vorteil daraus dafür ist, dass ja sie die Xbox One einfach billiger auf den Markt bringen können, nämlich nur für $399 bzw. Euro, und damit ist Preisparität mit der PS4 geschaffen. Sie haben außerdem angekündigt, dass ab Juni das Games with Gold Programm auch auf der Xbox One starten wird, und zwar mit den Spielen Max, The Curse of Brotherhood und Halo Spartan Assault. Wichtig dabei ist aber, das haben viele nicht am Anfang nicht erkannt, ist, auf der Xbox 360 ist ja so, dass die Games with Gold Spiele, die kannst du runterladen und die behältst du für immer, egal ob du dann noch Goldmitglied bist oder nicht. Viele dachten, das wird bei der Xbox One dann auch so sein, was dann dazu geführt hätte, dass es da einen Unterschied gibt zum PlayStation Plus Programm von Sony. Aber es ist so, dass auch das Games with Gold Programm für die Xbox One, genauso wie PlayStation Plus, erfordert, dass du Abonnent von Xbox Live Gold bleibst, und nur solange du Abonnent bist, du auch Zugriff auf deine Spiele hast. Der Nachteil ist natürlich, das ist jetzt wie bei Plus halt auch, dass du das Spiel in dem Sinne fast nur leihst, aber der Vorteil ist, das hat Microsoft wahrscheinlich auch erkannt, dass Sony einfach in der Lage war, viel neuere und aktuellere Spiele wie solchen Beispiel Infinite in seinem Programm anzubieten, während Microsoft halt nur Spiele verschenkt hat, die halt schon 5-6 Jahre alt sind und niemand mehr interessiert haben. Ja. Das soll sich jetzt da ändern, also in dem Sinne haben sie auch Parität in dem Sinne mit Sony geschaffen. Außerdem haben sie sich dazu entschlossen, die meiner Meinung nach eh nicht ganz verständliche Policy aufzugeben, dass auch viele im Internet benötigende Apps eine Gold-Subscription benötigt haben. Also es ist so, dass so Sachen wie Netflix, ESPN oder sogar YouTube, um die auf der Xbox One nutzen zu können oder auf der Xbox 360, musstest du Gold-Abonnent sein. Ja. Und das musst du auf allen anderen Konsolen nicht, selbst Nintendo bietet das kostenlos an. Und sie haben sich jetzt entschlossen, das jetzt auch abzusetzen und zu sagen, okay, jeder kann jetzt diese Apps auch nutzen, auch wenn man nur ein Xbox Live Silver Subscriber ist. Viele haben es ja schon erwartet, also das ist jetzt erstmal so, ich glaube, die meisten haben ja schon mitbekommen, dass die Xbox One sich da schon gut verkauft in Relation zur Xbox 360, aber halt, ja, kein Land sieht gegen die PlayStation 4, und viele sagen eben auch, dass der Preis eben auch ausschlaggebend ist und dass Kinect an sich nicht so wichtig ist. Microsoft hat sich ja lange dran geklemmt und gesagt, ja, Kinect ist so das Centerpiece unserer ganzen Konsole, womit sie auch recht haben. Ich meine, ja, sie haben die ganze Konsole um Kinect rumgebaut, weswegen das jetzt schon ein sehr stark einschnitt ist. Man konnte schon verstehen, warum sie gesagt haben, wir können das nicht machen. Aber letztendlich scheint es jetzt doch so zu sein, dass sie sagen, nee, das können wir nicht mehr machen, wir müssen das optional machen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, weil viele sich gefragt haben, warum jetzt und nicht auf der E3, das wäre ja so die E3-Bombe gewesen. Ich habe das Gefühl, oder es gibt Gerüchte, dass Microsoft das Gefühl hatte oder ja berechtigte Befürchtung hatte, dass es geleakt wird vorher. Und sie es deswegen schon früh raushauen konnten, weil normalerweise ist bei sowas immer so, also der 9. Juni, ab dem Datum soll es ja diese neue Edition geben, ist doch gleichzeitig das Datum, an dem Microsoft seine Pressekonferenz hat. Und das wäre natürlich in dem Sinne dann sehr viel cooler gewesen, wenn sich hingestellt hätte, ab heute oder ab jetzt könnt ihr euch die Xbox One ohne Kinect für $399 kaufen. Weil ich glaube nicht, dass sie sonst einfach so jetzt einen Termin 9. Juni gewählt hätten. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es ein bisschen geforst ist, aber anscheinend haben sie jetzt auch hat jetzt Phil Spencer auch gesagt, nee, wir werden jetzt vor der E3 noch ein paar Sachen raushauen. Ein paar Leute haben vielleicht mitbekommen, dass jetzt Halo 5 auch offiziell angekündigt wurde für Herbst 2015. Sie versuchen es jetzt ein bisschen damit zu argumentieren, dass sie so viel auf der Pressekonferenz haben, dass sie gar nicht alles reinpacken können. Wir werden sehen, wie es ist. Da bin ich auch gespannt, ob das tatsächlich der Fall ist, ja. Ja. Ich meine, es ist an sich, glaube ich, ist ein richtiger Schritt. Es gab nur wieder so ein Interview mit dem Typ von der PR, dem Yusuf Mehmedi oder wie der heißt, wo ich auch wieder das Gefühl hatte, Mann, mein Gott. Immer wenn ich denke, ihr habt es jetzt verstanden, habe ich es nicht verstanden. Ich erzähle jetzt eine kurze Anekdote. Er wurde darauf gefragt, woran es liegt, dass die Xbox One sich schlecht verkauft wie die PS4. Und sein Argument war, naja, es ist halt so, die PS4 verkauft deswegen so gut, das zeigt nur, dass die Leute einfach nicht so ganz zufrieden waren mit der PlayStation 3 und deswegen umgestiegen sind. Während bei uns die Xbox 360 ist halt so gut, die Leute wollen halt nicht auf die Xbox One wechseln. Oh Mann, ey. Ich hab's mir erzählt, ich hab gesagt, das ist der dümmste PR-Spruch aller Zeiten. Ich meine, das PR ist, wissen wir alle, aber das, what the fuck? Ich meine, entweder gibt man sich Mühe oder man lässt es einfach bleiben. Also was ist denn das für eine beschissene Ausrede? Meine Güte. Es ist wirklich wieder so traurig. Ich weiß überhaupt gar nicht, was da bei Microsoft passiert. Kriegen die das nicht hin, irgendjemand anzustellen, der auch nur ein bisschen gesunden Menschenverstand hat? Ich meine, niemand kann doch bei dieser, das wurde doch vorher formuliert, niemand kann doch davor gedacht haben, jupp, Das wird so wunderbar stehen bleiben. Du verärgerst Fans, du weißt, dass es 100% gelogen ist, jeder, der das jemand, der das hört, das ist doch einfach unsinnig. Das ist wirklich tatsächlich die schlimmste PR-Meldung, die Microsoft wieder in den letzten, weiß nicht, halben Jahr verbrochen hat. Wahrscheinlich, ich hätte jetzt fast Jahre gesagt, aber da gab es wahrscheinlich schlimmere Sachen, aber das ist auch schon wieder so eine Sache, wo ich denke, Mann, ey. Die, wirklich, also Daumen hoch, unsympathisch machen, kriegt der richtig gut hin. Aber richtig gut. Ansonsten, ich glaube tatsächlich auch, dass es ein bisschen, ja, also ich glaube nicht, dass Microsoft das wirklich frei entschieden hat, dass sie das da rausbringen. Und wie du schon gesagt hast, mit dem Datum, alles deutet darauf hin, dass sie eigentlich auf D3 ankündigen wollten. Und es wäre auch eigentlich cooler auf D3 gewesen. Also ich glaube tatsächlich, es wäre schon eine kleine Bombe gewesen. Zumal es auch, dadurch, dass es jetzt noch nicht veröffentlicht ist, glaube ich, ist auch dieser erste, die Überraschung und diese Aufregung quasi der ersten Meldung, glaube ich, ist dann auch weg. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es Leute gegeben hätte, die hätten das gehört und hätten gesagt, Astra, ich gehe gleich morgen los und kaufe mir eine. Das fällt jetzt natürlich weg, weil die Leute ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen haben. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, letztendlich machen sie nichts anderes, als sie einfach Sony anzupassen. Ich glaube, sie gestehen so ein bisschen ja, die Niederlage ein. Vielleicht nicht zumindest ganz, die Niederlage ihrer Strategie. Weil richtig, sie geben sozusagen das Herzstück ihrer Strategie, nämlich, dass das komplett dieses die Xbox One im Wohnzimmer, alles mit Voice, es verbindet alles, die ganze Snap-Funktion und so weiter. Ich meine, ohne Kinect ist diese Funktion ist immer noch da, aber man muss dann auch ehrlich sagen, ohne Kinect ist das Ganze natürlich nicht so einfach zu handhaben in dem Moment. Also du musst dann natürlich sehr viel, also ist auf jeden Fall umständlicher und dementsprechend ist das schon so ein kleiner Kniefall, also mindestens so ein halber. Ja, definitiv. Wie du schon gesagt hast, auch das haben wir ja schon öfter mal gesagt, es ist nicht so, dass die Xbox One sich super schlecht verkauft hat, nur im Verhältnis zur PlayStation 4 steht sie einfach schlecht da und fertig. Und ich meine, sie steht allein deswegen schon besser da, weil die Wii U halt millionenmal schlechter läuft als die Wii. Natürlich, das ist natürlich auch zusätzlich, ja. Ja, ansonsten, glaube ich, kann man auch nicht mehr viel zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine große Nachricht. Ich denke, das wird auf jeden Fall was Gutes für die Verkaufszahlen tun. Ich glaube auch nicht, dass es zu spät ist. Ich glaube, die Zeit ist eigentlich ganz richtig. Wie gesagt, hätten es zu E3 angekündigt, wäre es halt noch ein bisschen besser gewesen. Ich bin jetzt gespannt, ob sie es irgendwie hinkriegen, diese wahrscheinlich eher gelogene Aussage, sie haben es jetzt gemacht quasi, weil sie noch so viel anzukündigen haben auf der E3, ob sie das wirklich auch ein bisschen halten können. Also ich bin echt gespannt auf die E3, was jetzt kommt. Ich bin sehr gespannt. Von Microsoft, ja. Vor allem, weil sie sagen, sie wollen vor der E3 nochmal was Großes ankündigen. Ich meine, Halo 5 war schon eins. Ob sie jetzt nochmal was sagen, weiß ich nicht, aber... Halo 5 finde ich immer noch ein bisschen... Das kann ich schwer einschätzen. Ich persönlich finde das relativ unspektakulär. Ja, ich meine, selbst wenn alle wissen, dass natürlich alle wussten, dass ein neues Halo 5 kommt. Aber es ist halt so, keine Ahnung, auf der E3 ist halt die beste Zeit, um trotzdem den ersten Teaser oder so zu zeigen. Das ist halt... Ja, schon. Sowas gehört halt in so eine Pressekonferenz dann auch rein. Das ist ja... Keine Ahnung, ich glaube, das gleiche mit Uncharted 4 damals war ja nicht die Pressekonferenz, aber jeder weiß, Uncharted 4 wird kommen wahrscheinlich und ja, zeig halt zu so einem Event 20 Sekunden Teaser. Das ist scheißegal. Das sind alle, oh Gott, ja, ey, das ist Bestätigung und du kannst, hast erste Sachen, mit denen du irgendwie arbeiten kannst und so. Das ist halt immer... Ja, definitiv. Das gehört eigentlich so einer E3 dazu. Also mal schauen, wenn sie wirklich sagen, dass das so die kleinen Kaliber sind, dann will ich echt nicht wissen, was da rauskommt. Aber... Und wie gesagt, ob sie das halt halten können. Ich wie gesagt, glaub, das Einzige, was das jetzt, wo ich der Meinung bin, natürlich, abgesehen von Spielen und so weiter, wäre halt, keine Ahnung, was das toppen könnte, wäre, keine Ahnung, Reggie kommt und sagt, ja, Zelda kommt für die Xbox. Ja, ich meine, gut. Das wird nie passieren, aber... Ja, aber es ist trotzdem... Aber dann würde ich zustimmen, dass das jetzt nur ein kleiner Fisch war. Ja, definitiv. Dann würde ich es auch zugeben, ja. Naja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten News über. Und ja, das ist tatsächlich eigentlich fast die spannendste Nachricht, finde ich. Auch wenn es schwer zu sagen ist, was da letztendlich draus wird. Wir haben auch überlegt, ob wir da vielleicht im Hauptthema drüber reden, aber wenn wir ganz ehrlich sind, man kann da einfach noch nichts zu sagen. Ein neues Unreal Tournament wurde angekündigt, um es quasi erstmal grob zu sagen. Und wie George schon gesagt hat, wird es komplett umsonst sein und mit der Community zusammen entwickelt. Um ein bisschen ins Detail zu gehen, letztendlich läuft es so, dass jeder... und mit jeder ist wirklich jeder gemeint, für $19 eine Subscription für die Unreal Engine 4 bekommen kann. Das ist nicht eingeschränkt, wo du arbeitest, was du machst. Jede Privatperson kann sich einfach eine Subscription für $19 im Monat holen und kann die Unreal Engine 4 nutzen. Und jeder, der so eine Subscription hat, darf gleichzeitig sich an der Entwicklung von Unreal Tournament 4 beteiligen. Epic hat angekündigt, dass sie eben ein neues Unreal Tournament machen wollen und schon immer wollten. Das ist aber sehr schwierig. Sie glauben, es gibt auf jeden Fall ein großes Fanbase noch dafür. Sie glauben, es gibt auf jeden Fall auch einen Platz im modernen FPS-Market für ein Unreal Tournament. Und das glaube ich persönlich auch. Wussten aber eben auch, dass es halt sehr schwierig wird, wenn sie das einfach nur intern entwickeln. Sie wussten, sie müssen die Fans einbeziehen. einbeziehen oder auch vor allem andere Firmen. Wie schon gesagt, es gibt keine Einschränkungen in der Hinsicht. Das heißt, auch Developer von anderen Firmen theoretisch können sich eine Unreal Engine 4 Subscription holen. Oder sagen wir mal einfach, andere Firmen, die derzeit mit der Unreal Engine 4 arbeiten, können theoretisch auch mitarbeiten an Unreal Tournament, wenn sie das wollen. Also es ist wirklich komplett offen. Das Ganze läuft jetzt erstmal so an, dass der Code quasi einfach, den sie grundlegend für Unreal Tournament 4 benutzen werden, der wird öffentlich gemacht für alle Leute, die eben eine Subscription haben im Forum. Jeder kann diesen Code nutzen, jeder kann daran schreiben. Sie werden versuchen, möglichst schnell eine laufbare Deathmatch-Alpha zu produzieren. Und auf deren Basis, die sie dann werden sie nach und nach verbessern, auf deren Basis quasi das restliche Spiel drumherum bauen. Jeder kann sich beteiligen. Sie sagen auch, dass es für manch einen vielleicht sogar einfach der Weg in die Industrie sein könnte. Also sie geben quasi auch in Aussicht, dass sie tatsächlich einfach, wenn es talentierte Programmierer gibt, die das erste Mal quasi in dem Bereich arbeiten, dass sie sich da auch durchaus bewähren und profilieren können mit ihrer Arbeit eben an diesem Titel. Das Ganze, wie gesagt, ist noch ganz unabsehbar, was da letztendlich draus wird und wie gut es funktionieren wird. Sie scheinen da sehr hinter zu stehen, es scheint ein sehr leidenschaftliches Projekt zu sein. Sie haben auf jeden Fall einen Plan, regelmäßig Twitch-Streams zu machen, wo sie dann eben der Community und den Leuten eben schon mal präsentieren, was derzeit läuft, was nicht läuft. Die ganzen Entwickler, die eben von Epic-Seite aus da mitarbeiten, sind sehr aktiv, wohl im Forum, was ich bislang gelesen und gehört habe. Und wie gesagt, $19 ist halt eine extrem geringe Einstiegshürde, wenn wir ganz ehrlich sind, im Monat. Man kann ja auch mal quasi ein bisschen warten und dann später einsteigen. Was das Free quasi betrifft, sie meinen das tatsächlich 100% ernst. Es wird mit der Community entwickelt und das ganze Spiel wird umsonst sein. Es ist auch nicht Free-to-Play, weil es keine Mikrotransaktionen geben wird. Das Spiel ist einfach komplett umsonst später, wenn es fertig ist im Internet. Jeder kann es umsonst spielen, man muss nichts ausgeben und es gibt auch quasi nichts, wofür man das Geld ausgeben kann. Später, zu irgendeinem Zeitpunkt, haben sie gesagt, wollen sie vermutlich einen kleinen Shop einführen. Der Shop ist aber nicht quasi mit Mikrotransaktionen gefüllt, sondern da können Modder zum Beispiel ihre Mods vorstellen, da können Programmierer Dinge vorstellen, die sie programmiert haben, da können Leute ihre Skins verkaufen, aber das sind alles externe. Also Epic selbst will in diesem Shop nichts verkaufen. Sie wollen nur eine Plattform bieten für Leute, die eben, ja, weil das ja immer noch ein offenes Projekt ist und der Source Code ja immer noch offen liegt. Das heißt, Leute können weiterhin daran arbeiten, Leute können weiterhin auch modden. Gerade Mods sollen super wichtig sein. Ist ja auch logisch. Ich meine, wenn du das Spiel mit der Community zusammen entwickelst, die haben auch gerade Modder angesprochen und gesagt, ihr habt schon Erfahrung in diesen Dingen, wollt ihr nicht mit uns arbeiten? Das heißt, Modder werden dann später quasi in diesem Shop ihre Sachen verkaufen können, damit die ein bisschen Geld damit verdienen. Und Epic wird letztendlich quasi einfach nur eine kleine Fee für jede Transaktion kriegen. Und leben quasi so ein Stück weit oder finanzieren das Ganze so ein Stück weit eben von den $19 Subscription, die eben jeder, der mitentwickeln möchte, zahlt jeden Monat. Es ist super schwer einzuschätzen, was da letztendlich draus wird. Es ist super schwer einzuschätzen, ob das funktionieren kann, ob überhaupt Interesse besteht in der Hinsicht. Ich finde es derzeit einfach, wie gesagt, einfach noch völlig unabsehbar, was da draus wird. Finde die Idee aber extrem cool. Und ich meine, das kann man echt nicht anders sagen. Es ist eine super tolle Idee. Dass wirklich jeder mitarbeiten kann, der will. Das ist natürlich eine gewisse Einstiegshürde, weil man sich eben einfach mit dem Programmcode beschäftigen muss. Aber ich glaube, das ist auch eine relativ sinnvolle Einstiegshürde, weil du dadurch einfach nicht, ich meine, du hast zumindest nicht einfach jeden, der eine Meinung hat, damit drin, der dann einfach alles rausfeuern kann, sondern die Leute, die da arbeiten dran, die müssen auch wirklich tatsächlich einfach in der Engine arbeiten und eben mit dem Source Code. Ja, vor allem ist es, glaube ich, auch sehr interessant zu sehen, wie ein Spiel eben von null anfängt zu wachsen. Also ich glaube, als sie das angekündigt haben mit Twitch, haben sie gesagt, die paar Programmierer, die wir jetzt haben, die fangen jetzt genau in diesem Moment an, die erste Codezeile von dem neuen OT zu schreiben. Ja. Das heißt, man ist von Anfang an dabei, bei der Spielentwicklung eines Spiels, wenn man wirklich Ambitionen hat, später in die Industrie zu gehen, ist es, glaube ich, eine super Erfahrung. Und ich glaube auch, Epic schlägt damit so ein bisschen zwei Fliegen in einer Klappe. Also einerseits hast du erstmal dieses recht ambitionierte Projekt, viel mit Fans, das tut, glaube ich, auch gut für ihr Image. Es ist ein neues UT, das, mein Arena-Shooter gibt es momentan nicht so viel, also von daher freuen sich die Fans auch drauf. Und natürlich auch, sie machen natürlich auch Werbung für ihre Engine, ganz einfach. Sie kriegen damit Leute rein, die mit Unreal 4 arbeiten, die dann vielleicht später auch noch viel mehr mit Unreal 4 arbeiten, weil sie eben durch dieses Projekt eben Erfahrung mit dieser Engine gesammelt haben. Und im besten Fall ist das, ja... Also Win-Win. Schlagen da mehrere Fliegen mit einer Klappe, definitiv, ja. Ja, und wie gesagt, also vor allem einfach auch, es ist auch für die Leute, die daran arbeiten, super. Und wie du schon gesagt hast, wenn es für manch einen auch der Weg in die Industrie ist, dann sind das natürlich erstmal Leute, die Experten mit der Unreal 4 Engine sind. Das heißt also, ne, das ist ja schon gleichzeitig etwas, damit haben sie immer mehr Leute in der Industrie, die eben damit auch arbeiten können und wollen. Insgesamt, wie gesagt, super, super spannend. Also ich bin wirklich, wirklich sehr interessiert in dem ganzen Projekt. Ich werde das auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Ich glaube, eine Subscription werde ich mir persönlich nicht leisten, weil ich einfach, glaube ich, nicht weiß, was ich dazu beizutragen hätte. Das ist nicht so mein Forte quasi, was Videospiele angeht, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Alle sollten das definitiv tun. Ich sehe schon vor mir irgendwann so, über Nacht fragt die Community, wie ist dieses Bonfire hier reingekommen? Ich habe es hineingeschmuggelt. Nee, aber vor allem ist es, glaube ich, einfach auch spannend, weil sie gesagt haben, sie rechnen mit ein paar Monaten, bis die erste Alpha besteht. Das ist also auch nicht irgendwie jetzt die nächsten 3 Jahre erstmal gar nichts, sondern wenn alles gut läuft, haben wir in den nächsten paar Monaten schon eine erste Alpha quasi, die spielbar sein wird. Und spätestens dann kann man sich gewisse Gedanken darüber machen quasi, ne, wie das auch in Zukunft weitergeht damit. Super spannend, super interessant. Einfach mal angucken. Vielleicht auch nochmal den Twitch-Stream irgendwie. Da gibt es das Video zu, einfach noch hochgeladen. Einfach mal angucken, was sie genau da gesagt haben. Für alle, die es natürlich interessiert, die irgendwie in der Hinsicht vielleicht auch schon eine gewisse Expertise haben, ran, loslegen. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Bin jetzt mal gespannt, was draus wird. Ich hoffe, dass das, ja, erfolgreich wird. Also ich meine, ich glaube nicht, dass es irgendwie Schule machen wird im Sinne von, dass es noch viel, viel mehr andere Projekte gibt, die auf diese Art und Weise jetzt entwickelt werden. Aber selbst wenn es einmalig ist, trotzdem cool für das eine Mal, in dem es eben stattfindet. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit den News durch und dann ja, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen ausführlich ins Hauptthema einführen, damit wir dann damit loslegen können. Genau, ich habe ja schon gesagt, wir wollen uns heute so ein bisschen mit dieser Verbindung aus Film- und Videospielindustrie beschäftigen. Und zwar zum einen natürlich, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, geht es um Verfilmung von Videospielen. Ich meine, wir haben schon mal ein paar Mal News darüber geredet, dass es immer mehr Spiellizenzen auch an Hollywood verkauft werden, dass wir immer nur das Gefühl haben, aus den wenigsten Lizenzen wird auch irgendwie was. Also es gibt wenig Projekte, wo man selbst irgendwie sagen, oh ja, bin ich jetzt voll gespannt, weil man das Gefühl hat, naja, die wenigsten werden wirklich realisiert werden in dem Sinne. Dass wir darüber zum einen reden, zum anderen natürlich auch über die andere Seite, nämlich inwiefern die Filmindustrie versucht, Videospiele mit ins Boot zu nehmen, eben durch Lizenzspiele sozusagen als weiteres Promotion-Material zu bestimmten Filmproduktionen. Ich meine, Steven Spielberg ist jemand, der schon ewig lange damit beschäftigt ist und immer noch recht viel auf der Macht. Er produziert zum Beispiel auch die kommende Halo-Serie, die ja auch damals auf dem Xbox One Reveal vorgestellt wurde. Also er ist auch einer, der versucht, immer wieder diese beiden Medien miteinander zu verknüpfen. Und wir sehen es natürlich momentan auch, dass immer mehr Leute auch, die in der Filmindustrie vor allem arbeiten, also die weniger vielleicht von der Technik sein, sondern auch Schauspieler sich jetzt auch für große Videospielproduktionen engagieren lassen, sei es für Motion Capturing, sei es für Voice Acting und dergleichen. Genau, und wir wollen uns ein bisschen so mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Ja, vielleicht soll ich so die Frage aufwerfen, also die ich eigentlich jetzt auch schon aufgeworfen habe. Wie sieht's aus eigentlich auch? Also warum funktionieren die meisten? Vielleicht warum sind die meisten Lizenzspiele nicht so gut? Warum gibt's so wenig funktionierende Videospielverfilmungen? Macht es eigentlich Sinn, so viele Hollywood-Stars jetzt eigentlich in der Videospielszene zu haben, wenn es um Motion Capture und so weiter geht? Mhm. Das sind, glaube ich, so Sachen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Ja, absolut. Und ich denke, da kann man auch gleich einsteigen. Ich glaube, der einfachste und offensichtlichste Einstieg ist eben diese ganze, ja, also letztendlich quasi zwei Seiten der Medaille. Du hast einmal eben Videospielverfilmungen, du hast auf der anderen Seite eben Spiellizenzen oder beziehungsweise Lizenzspiele, die immer wieder rausgebracht werden. Ich glaube, in beiderlei Hinsicht muss man sagen, die sind meistens einfach durch die Bank weg scheiße. ich glaube, es war ein sehr starkes Wort, aber es gibt auf jeden Fall definitiv keinen richtig guten Videospielfilm, also keinen richtig guten Videospielfilm. Ich überlege gerade, welcher der beste ist, den ich gesehen habe persönlich. Also ich habe gehört, Silent Hill soll nicht so schlecht sein. Silent Hill ist schwierig. Also da sind die Fangemeinde sehr gespalten. Ich persönlich fand ihn ganz okay, einfach weil ich das Gefühl hatte, die Monster haben ganz gut funktioniert und die Art von Horror haben sie ganz gut eingefangen, den Silent Hill ausmacht. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist total langweilig, sie haben sich überhaupt nicht gegruselt und das war überhaupt nicht Silent Hill-mäßig. Da sind die Meinungen sehr gespalten. Ich persönlich fand ihn auch nicht so schlecht. Ich fand das Gefühl, so ein bisschen was eingefangen wurde, die Atmosphäre, wie die Monster dargestellt wurden und so, das hat schon ganz gut funktioniert eigentlich. Ist aber schwer zu sagen. Davon abgesehen ist Silent Hill, glaube ich, auch wenn man nicht direkt wirklich die Story vom zweiten Teil verfilmt, super schwierig. Ich meine, auch die Resident Evil Filme, die sind schon schlecht, aber wenn wir ehrlich sind, wie sollen die auch gut sein? Resident Evil selbst ist auch schlecht, was die Story angeht. Richtig, aber die Resident Evil Filme fand ich zumindest, ich fand zumindest die ersten zwei, glaube ich, noch recht unterhaltsam. Na gut, unterhaltsam sind die Resident Evil Filme schon ein Stück weit. Ich meine natürlich auf eine lächerlich lustige Art und Weise. Ich weiß, aber ich meine, wenn man ganz ernsthaft ist, die Spiele sind das ja auch so. Ja, das ist halt genau dieselbe trashige Faszination, die Spiele halt ein Stück weit haben. Wobei ich sagen muss, die Spiele kriegen es trotzdem auf jeden Fall ein ganz Stück besser hin, aber ja. Ja. Also zumindest ist es diskutabel. Ich meine, da spielt ja auch die Gameplay-Erfahrung und die ganze Wackiness passt schon so in diese, auch in dieses Gameplay und so weiter so rein. Also ja, natürlich, stimmt schon. Ich bin auf jeden Fall jetzt nicht der größte Fan von Videospielverfilmungen und was Lizenzspiele angeht, wenn wir jetzt quasi die andere Seite angucken, Das sieht's ähnlich aus. Wir haben vorhin schon mal drüber geredet. Ich meine, es gibt, glaube ich, tatsächlich wahrscheinlich die besten, die tatsächlich direkt auf dem Film beruhen, sind vermutlich tatsächlich die Herr-der-Ringe-Spiele. Beziehungsweise eigentlich eins der Herr-der-Ringe-Spiele. The Two Towers war schon ganz gut. The Two Towers war mittelmäßig, aber Return of the King war wirklich... War ein gutes Action-Schnetzelspiel. Auf jeden Fall. Es hätte auch allein als Spiel funktioniert, würde ich behaupten. Als einer der Lizenzspiele. Definitiv. Also das funktioniert tatsächlich schon. Die Lego-Spiele erzählen ja nur so halb. Und ich meine, die sind auch wieder auf eine andere Art und Weise gut. Ich meine, das ist halt, die erzählen sich grob die Geschichte, die haben schon gut in Slapstick und so eingefangen, aber das ist auch wieder unter einem richtigen Lizenzspiel, so wie ich es mir vorstellen würde, tatsächlich einfach ein Spiel, das den Film erzählt. Und das ist dann sowas wie Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, wo wirklich einfach die Story erzählt wird aus der Perspektive der Charaktere. Es gibt natürlich, und ich glaube, das ist so die Sache, die größte, also das ist quasi die besten Lizenzspiele, was einfach eine Franchise insgesamt angeht, sind, glaube ich, einfach die Star-Wars-Spiele. Es gibt eigentlich, soweit ich weiß, und da bin ich mir eigentlich fast 100% sicher, dass der Fall ist, kein Spiel, das wirklich einfach die Star-Wars-Geschichte der Filme erzählt. Aber es gibt halt super viele Peripherie-Spiele, die sich eben einfach im Star-Wars-Universum bewegen. Die bekanntesten sind wahrscheinlich natürlich die Knights of the Old Republic-Spiele. Das ist, glaube ich, in letzter Zeit The Force Unleashed, zumindest der erste Teil, der ganz gut zumindest angenommen wurde. Die Jedi Knight-Spiele definitiv. Ich meine, Cal Katarn, der Hauptcharakter aus den Jedi Knight-Spielen, ist einfach Teil des Kanons irgendwann geworden, auch wenn natürlich Disney jetzt gesagt hat, außer den 6 Filmen gibt es keinen Kanon in Star Wars. Zumindest keinen offiziellen. Das war ja davor noch ein bisschen anders, auch wenn das natürlich immer ein bisschen außerhalb war, aber Cal Katarn, es wurden auch einige Bücher geschrieben mit ihm als Hauptcharakter von den bekannten Star Wars Autoren. Also Cal Katarn, glaube ich, wurde sehr dankend und mit sehr offenen Armen quasi in der Star Wars Welt empfangen. War auch ein guter Charakter auf jeden Fall. Das heißt, entsprechend auch die Jedi Knight Titel, glaube ich, sind recht beliebt, aber wie gesagt, das ist wieder ein bisschen was anderes, weil sich das eher im Universum bewegt und weniger direkt auf der Vorlage der Filme. Ansonsten sind es halt viele so Pixar-Filme, werden oft versoftet zu so mittelmäßigen Kinderspielchen, die keiner braucht und keiner spielen will. Transformers, ganz. Ich meine, die Disney Jump'n'Runs waren teilweise, ich meine, ich weiß nicht, ob ich sie heute noch gut finden würde. Ich wollte gerade sagen, ich habe neulich erst zu Merlin gesagt, das Herkules-Spiel auf der PlayStation war awesome. Ja, da zumindest hast du es awesome in Erinnerung. Richtig. Ob so war oder nicht, weiß ist schwer nicht zu sagen. Es war auf jeden Fall spaßig. Ich glaube, das König der Löwen-Spiel auch nicht so schlecht. Habe ich alle nicht gespielt, bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich, also ich glaube, das ist vielleicht noch ein bisschen beliebter in der Hinsicht quasi so. Also die Spiele, die alten, diese Jump'n'Runs, wo man natürlich auch sagen muss, da kann man nicht viel falsch machen. Ich glaube, auch die meisten Pixar-Versoftungen sind jetzt auch keine mega schlechten Spiele, sind einfach gemachte Jump'n'Runs, aber eben auch nicht wirklich überzeugend. Ne? Ich meine, so Trick-Animationsspiele bieten sich halt auch an für so Lizenzspiele, ganz einfach deswegen, weil es ja schon in dem Sinne ja einfacher translatable in Spielgrafik ist. Das auf jeden Fall. Wobei ich auch das Gefühl habe, ich weiß gar nicht mehr, ob es mittlerweile, ich beschäftige mich halt momentan ganz ehrlich fast gar nicht mit der Filmindustrie an sich. Und ich frage mich halt, wie viele es da gibt. Ich weiß, es gab dann eine Zeit die Transformers, da gab es ein Spiel dazu. Ich weiß gar nicht mehr, ob dieses Krieg der Welten, ob es da ein Spiel dazu gab, weiß ich auch nicht mehr. King Kong gab es ja ein Spiel dazu dann, also zu Peter Jacksons King Kong kam ein Spiel raus, das weiß ich noch. Aber sonst war ich auch nicht, zum Beispiel jetzt wo ich gerade überlege, ich meine, das neue Godzilla würde sich an sich ja auch anbieten, aber ich glaube, da ist auch kein Spiel angekündigt jetzt für Godzilla. Derzeit nicht, nee, ich glaube nicht, dass da wirklich eins kommt. Also, wie gesagt, es ist, glaube ich, tatsächlich einfach... Ja, also ist immer schwierig mit zu sagen, mit sich anbieten. Also ich meine, es gibt natürlich sowas wie Godzilla zum Beispiel, wird sich wahrscheinlich schon anbieten, aber es gibt schon 1000 Godzilla-Spiele auch. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache, das sind halt alte so Brawler einfach gewesen. Die gibt es ja wahrscheinlich vor allem in Japan. Im Westen, glaube ich, gibt es gar nicht so viele Godzilla-Spiele. Nee, nicht so. Ich meine, es gab auch viele, aber es sind halt also die alten Atari NES, Super NES-Zeiten. Das ist halt so, ich meine, ja. Also ich glaube, mit modernen Sachen ist halt immer so ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das ist auch schon das größte Problem. Es gab auch mal ein E.T.-Spiel. Ich meine, ja, gut. Ja, gab's auch mal. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen quasi, wenn wir ein bisschen in Richtung der Erklärung, warum das so ist, gehen wollen, was so, glaube ich, die größten Probleme sind, ist es tatsächlich... Also ich meine, das ist natürlich alles nur Spekulation. Ich glaube, was für mich am meisten Sinn ergeben würde, ist natürlich zum einen erstmal der offensichtlichste Grund, Lizenzen kosten Geld und wenn du eine Lizenz ausgegeben hast für etwas, das jetzt, sagen wir mal, also ich meine, zum einen Hollywood betrachtet Videospiele immer noch ein Stück weit als Nische, auch wenn sie es nicht sind. Trotzdem ist es so, dass, glaube ich, einfach es nicht so die große Schnittmenge zwischen dem 0815 Kinogänger für anspruchsvolles Kino und sagen wir jetzt mal, dem Durchschnittsspieler gibt. Ich glaube, was ich gut anbieten würde, wären meistens Spiele, die eher auf Action setzen, sind sowas wie Resident Evil oder so ein Kram. Also Spiele, wo es nicht so auf die Story und so ein Kram angeht, wo man einfach mal das Massenpublikum mit erreichen kann. Ich glaube, das große Problem sind einfach... Reden wir jetzt über Videospielverfilmung oder über Über Videospielverfilmung rede ich jetzt. Also ich meine, letztendlich... Okay, wir haben jetzt, also, weil wir waren ja vorhin noch bei Lizenzspiel, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Achso, sorry, ich meine, letztendlich rede ich eigentlich über beides, also... Ich wollte jetzt quasi den ganzen Punkt einfach nur ausbauen. Ich rede in dem Sinne über beides, als dass ich glaube, dass die große Krux immer ist, dass du dadurch, dass du die Lizenz kaufst und damit zum einen heilst du dir mehr Kosten auf und zum anderen heilst du dir eine inhärente Fanbase auf. Und das heißt also, du bist eingeschränkter in der Entwicklung sowohl des Spiels als auch in der Entwicklung des Films, musst aber gleichzeitig mehr Geld dafür hinblättern. Und wenn wir jetzt gerade Videospielverfilmungen gucken, dann haben wir oft das Problem... Videospiele sind auf Sci-Fi, sind auf Science-Fiction. Und selbst wenn es sowas ist wie Last of Us, was ja in dem Sinne einfach so Postapokalypse ist, diese Filme, glaube ich, ließen sich nie realisieren, wenn man nicht wirklich ein recht großes Budget hätte. Ich meine, Spiele spielen einfach nur mal gern damit, dass sie Computergrafik haben und fast alles darstellen können. Ja, ich meine, selbst sowas wie in Watch Dogs, was jetzt quasi in unserer Welt spielt und deswegen nicht so wahnsinnig viel Spezialeffekte, das ist halt ein Actionspiel, da explodieren Autos, es gibt viele Action-Szenen, Verfolgungsjagden. All diese Dinge kosten Geld. Also das heißt, du musst immer viel Geld da reinpumpen. Und dadurch, dass du Lizenz kaufst, hast du grundlegend schon Kosten, die du da, die sowieso schon einfach mehr Kosten sind, die du ja quasi ausgleichen musst. Das gleiche gilt für Spielversoftung. Ich glaube, in dem Fall liegt es, glaube ich, nicht unbedingt nur daran, dass du ein großes Budget für die Versoftung eines Films bräuchtest, auch wenn das definitiv der Fall ist, weil ich meine, wenn du einen großen aufwendigen Film ins Spiel umsetzen musst, dann kostet das auch viel Geld, wenn du es richtig machen möchtest. Und dann hast du eben das große Problem, dass du zwei verschiedene Welten hast. Also ich meine, Filmfans sind nicht unbedingt wahnsinnig interessiert daran. Also beziehungsweise Videospieler wollen nicht unbedingt jedes Konzept verfilmt sehen. Das ist nicht gleich garantiert, dass auch jeder von den Videospielern ins Kino geht. Und selbst wenn, erreichst du vielleicht nicht so viele andere Leute, die zum Beispiel mit Warcraft nichts anfangen können, dann wird das vielleicht nicht unbedingt ein Film sein, den jeder nur auf 15 Kinogänger guckt. Und umgekehrt, wenn du halt irgendeinen Film quasi versoftest, dann heißt das nicht, dass du dadurch gleich irgendwie Leute hast, wenn das nicht auch ein richtig gutes Spiel ist, dass diese Spiel spielen werden. Also du schränkst dich selbst in der Entwicklung deines Films oder deines Spiels ein und musst zusätzlich mehr Kosten tragen. Und das sind einfach zwei Gründe, die, glaube ich, schon dazu ausreichen, dass man sich keine große Mühe damit gibt. Man versucht einfach nur schnell ein bisschen Geld zu machen mit einer Versoftung von einem Film. Das heißt, man haut für einen Pixar-Film einfach mal so ein kurz, schnell gemachtes Spiel. Das hat ein relativ geringes Budget. Wenn sich das ein paar tausend Mal verkauft, dann hat es quasi wieder eingespielt und damit ist gut. Und mit Film ist ähnlich, dann gibt man es halt Uwe Boll, der für 1000 Euro irgendwo im Schwarzwald halt Far Cry verfilmt. Also weißt du, es ist halt so, Aber ich meine, letztendlich ist auch das Problem, ich wollte gerade so ein bisschen den Vergleich zur Comic-Verfilmung nämlich gerade ansetzen, weil ich meine, Comic-Lizenzen sind mit Sicherheit auch nicht billig. Ja, stimmt. Und die Filme sind mit Sicherheit auch nicht billig. Ganz abgesehen, ob die Lizenz ist, wie teuer ist die Lizenz, weil ich meine, die neuesten Superhelden-Filme, die jetzt halt so rauskommen, sind alle sehr aufwendig gemacht, auch mit Special Effects und so weiter. Ja. Ja, warum das eigentlich in dem Sinne nicht so funktionieren kann. Wobei natürlich auch klar ist, die Verfilmung von gedruckten Sachen oder von Dings, die, oder Comics oder Büchern und so weiter, die sind natürlich vor allem stark natürlich auf Story, Narrative und so weiter. Kannst du auch normalerweise viel mehr damit machen. Und ich glaube auch einfach, ich meine, ein Actionspiel ist ein Actionspiel. Ich meine, du hast dann trotzdem nicht so diese, ich versuche gerade so diesen Unterschied mit Comics irgendwie so ein bisschen mir darzustellen. Weil an sich Comic ja auch in dem Sinn, ich weiß nicht, wie Nische man das jetzt noch nennen kann, aber an sich ist ja auch so eine, ja. Ich glaube, der Unterschied ist quasi sowas, jeder kennt Superman und jeder kennt Batman. Meine Mutter kennt Superman und Batman. Meine Mutter weiß einfach, was das ist. Davon abgesehen, dass natürlich Comic-Verfilmungen schon viel länger in der Tagesordnung sind. Ich meine, es wäre. Ja, aber das wäre interessant zu sehen, ob das irgendwann auch, keine Ahnung, ob irgendwann auch jeder weiß, was Warcraft ist, oder? Das zum Beispiel kann ich mir vorstellen. Ich meine, zum Beispiel gerade sowas wie Adam West Batman. Ich meine, das war in den 60ern. Das ist Ewigkeiten her. Da war das schon so, dass, und da sind natürlich auch die ganzen Comics entstanden. Damals hat das auch jeder gelesen. Unsere Elterngeneration ist mit Comics aufgewachsen. Für die ist es was Normales. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Generation weitergehen, zu uns quasi, dann ist es jetzt, glaube ich, auch so, dass wenn wir mal irgendwann, ne, weiß ich was, 40, 50 sind, dann kann es vielleicht auch sein, dass es einfach normal ist, dass einfach Videospielverfilmungen in die Kinos kommen, weil jeder mit Videospielen aufgewachsen ist. Aber das hast du jetzt halt noch nicht so, weißt du? Also ich meine, wie wir schon oft darüber geredet haben, die meisten Leute irgendwie im Alter unserer Eltern können nicht wahnsinnig viel mit Videospielen anfangen und entsprechend gibt es auch keine Verbindung da. Wie gesagt, Superman kennt jeder, Commander Shepard nicht. Ich würde behaupten, du kannst niemanden, der irgendwie... Gut, Super Mario würde ich sagen, kennt auch jeder. Zum Beispiel, ja gut, aber Super Mario ist natürlich wieder... Mario zu verfilmen ist, glaube ich, Ja, was heißt, ist glaube ich, wir haben schon eine Super Mario-Verfilmung gehabt, wir hatten noch eine Serie, es war alles scheiße. Ich meine, natürlich war es das, ist keine Story, das sind zwei Brüder, die Klempner sind und naja, wir brauchen mal gar nicht ausführen. Aber eine aufwendige Zelda-Verfilmung könnte ich mir schon vorstellen, dass es funktionieren könnte. Aber Zelda ist auch schon wieder sowas, ich meine... Ich glaube, Link kennt jeder, oder? Naja, wenn wir ganz ehrlich sind, denkt jeder immer noch, dass Zelda der Hauptcharakter ist. ich meine, wie oft wurde da schon in Internet- und in Videospielforen drüber geredet? Ja, aber jeder kennt den Typ mit dem grünen Anzug und mit dem Schwert. Egal, weil Link oder Zelda heißt. Aber also jeder kennt Superman. Wenn du es damit vergleichst, dann kennt niemand Link. Ich meine, wie gesagt, das wird selbst den wenigsten Leuten auf der Straße wird das was sagen im Vergleich zu Superman. Jeder kennt einfach Superman. Natürlich nicht jeder. Im Vergleich zu Superman ist es nicht. Aber zum Beispiel nicht jeder kennt Green Lantern. Wahrscheinlich, guter, der Green Lantern-Film. Ich meine, das ist natürlich jetzt einfach diese Erfolgsserie von den Comicbuch-Verfilmungen. Ich meine, Superman ist natürlich Superman und Batman. Und ich weiß mal, wie viele den Thor-Comic kennen. Das meine ich ja gerade. Auch Thor ist ja in dem Sinne kein besonders mega bekannte Comicfigur über alles hinweg. Aber das funktioniert einfach in dieser ganzen Franchise. Ich meine, derzeit läuft das einfach. Wenn jetzt, weiß ich was, wenn jetzt irgendwie aus einem gewissen Universum irgendwie ein Videospieluniversum, mit dem es viele Charaktere gibt, irgendwie ein Film kommt, dann kannst du auch nach und nach Filme über einzelne. Also weißt du, das ist halt einfach, das bedingt sich gegenseitig. Also ich glaube, die große Comicbuchwelle, ich glaube, angefangen hat das Ganze und quasi etablieren konnte sich das Ganze ganz einfach, weil jeder die meisten großen Helden kannte. Und die ersten großen Filme waren das ja auch. Ich meine, der erste große Film war nicht Green Lantern, das war Spider-Man. Das war sowas wie Nolans Batman. Das sind die Neuverfilmungen von Superman und so ein Kram. Also weißt du, erstmal kommen die großen Helden und danach hat man angefangen, nachdem die Leute sich daran gewöhnt hatten und auch an Superhelden wieder interessierter waren, danach hat man angefangen, auch die kleineren Sachen zu verfilmen und sowas wie einen Avengers-Film zu machen zum Beispiel. Auch der Iron-Man-Film war ja quasi so eine Art Off-Pick, obwohl Iron-Man immer noch relativ bekannt ist. Davon abgesehen ist natürlich auch, Superhelden funktionieren alle nach dem gleichen Schema. Wenn du einen Superhelden verfilmen kannst, dann, deswegen reden wir ja auch von Superhelden-Filmen. Wenn du Superman verfilmen kannst, dann kannst du auch Batman verfilmen. Wenn du Batman verfilmen kannst, dann weißt du, das geht immer so weiter. Ja. Diese Superhelden basieren ja auf demselben Prinzip, auf demselben Muster. Wenn die Leute das sehen wollen und wenn die Leute davon angesprochen sind, dann funktioniert es immer, wohingegen Videospiele ja so divers sind wie alles andere auch. Das heißt also, da gibt es ja, das gibt ja nicht so, ne, diese eine Sparte, in der das funktioniert, wo man das quasi machen kann. Ich bin jetzt halt mal gespannt auf so Projekte wie zum Beispiel den Warcraft-Film. Oder Last of Us. Oder Last of Us, falls da was draus wird. Ich meine, ich glaube, der derzeit quasi, dass die, sagen wir mal, die am besten erkennbare Schema am Horizont ist, glaube ich, der Warcraft-Film. Ich glaube, allein weil Blizzard und Activision dahinter stecken, ich glaube, das ist tatsächlich. Und weil Blizzard einfach schon so lange dran arbeitet, ich glaube, der wird tatsächlich realisiert werden. Alles andere, finde ich, immer hat so eine 50-50 Chance. Aber Lars war es zumindest so, dass der Writer des Spiels halt auch den Film writet, deswegen. Ja, aber, also ich meine, wir haben schon oft drüber geredet. Wir hatten ja letztens auch mal in der Newsmeldung, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, Assassin's Creed, glaube ich, wo wir auch gesagt haben, das sieht mal ausnahmsweise danach aus, als ob es klappen könnte. Da gab es auch super Voraussetzungen, haben wir auch bislang nichts davon gehört. Ich bin da sehr skeptisch. Ich weiß nicht, ob Last of Us deswegen wirklich verfilmt wird, nur weil der Writer da mitarbeitet. Ich meine, oft genug gibt es ja auch schon, okay, der und der Regisseur macht das und dann 10 Tage später macht es ein anderer und dann noch ein anderer und irgendwann gibt es gar keinen Regisseur mehr. Ja, muss man schauen. Ich meine, zumindest wird sich Last of Us auf jeden Fall anbieten. Ich meine, viele Spiele würden sich anbieten. Auch, ich meine, Steven Spielberg will Halo verfilmen. Schon seit Ewigkeiten. Ich meine, auch das sind die besten Voraussetzungen. Er hat sein eigenes riesiges Produktionsstudio. Einer der bekanntesten Regisseure der Welt. Halo, eine riesige Franchise. Ja, sie machen ja schon eine TV-Series daraus. Ja, richtig. Jetzt aber, ursprünglich dachten wir auch mal, es wird ein Film. Jetzt heißt es wird eine TV-Series. Basierend auf der Logik würde ich sagen, vielleicht wird auch daraus nichts. Also ich bin da wirklich sehr skeptisch bei diesem Film. Ich habe ja das Gefühl, sie versuchen so ein bisschen den Game of Thrones Zug auf den aufzuspringen. Das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, HBO mit seinen groß produzierten Serien. Ich meine, letztendlich habe das ja im Sinne von Telltale Games auch seinen Weg in die Spiele gefunden. Also ja, so ein, ja, also die, ja, eine ähnliche Herangehensweise. Also ja, dieses episodenhaftige, so von wegen, ja, ursprünglich sollte es ja wirklich jeden Monat eine Folge rauskommen in dem Sinne. Und wobei natürlich da die Transition eine ganz andere ist. Also ich würde eher sagen, quasi das Serienformat bietet sich an für Videospiele, wohingegen Videospiele, die musst du nicht als Serie veröffentlichen, das ist egal, das bietet sich nicht besonders an, das kannst du einfach nur machen. Aber das Serienformat für Videospiele bietet sich natürlich oft an, weil du oft halt einfach zu lange Narrative hast. Ich meine, so ein Videospiel, du hast natürlich nicht 10 Stunden lang Story, wenn du 10 Stunden Spiel spielst, aber trotzdem ist es mehr als 2,5 Stunden im Normalfall. Wenn du ein JRPG spielst, ja gut, klar, das ist ja was ganz anderes. Wenn du ein großes, komplexes Rollenspiel spielst, in Baldur's Gate kannst du auch nicht in 5 Minuten verfilmen. Aber sagen wir jetzt mal sowas wie ein Call of Duty oder so ein Kram. Selbst da, glaube ich, ich meine, vielleicht schlechtes Beispiel, aber so ein Shooter, der halt seine 10 bis 12 Stunden dauert, oder Tomb Raider zum Beispiel, da kriegst du die Story ja gar nicht eigentlich in einen Film rein, weil sie zu lang ist. Du könntest Skyrim in einen Film packen. Naja, auch nicht wirklich. Das ist ja das Problem. Ich meine, Skyrim hat ja in dem Sinne keine große Hauptstory. Skyrim besteht ja aus seinen 3. Ich sag ja, du könntest die Hauptstory in einem Film verfilmen. Ja, aber das will ja keiner. Ich meine, deswegen ist ja das Problem. Ich meine, davon rede ich ja. Videospiele sind ja schwierig. Also, man kann und man könnte, aber die meisten Sachen ergeben halt keinen großen Sinn. Auch nicht jedes Videospiel eignet sich zur Verfilmung, würde ich behaupten. Aber vielleicht gehen wir mal ein bisschen weiter. Also ich meine, darüber haben wir jetzt recht ausführlich geredet. Ich glaube, der nächste Punkt, der so ein bisschen eigentlich Ausgangspunkt bei uns in der Diskussion vorhin war vielleicht quasi das, was letztendlich, also die beste Verschmelzung von Hollywood und Spieleindustrie, ist bislang eigentlich entstanden durch Voice Acting als Ausgangspunkt und jetzt mittlerweile durch viel Motion Capturing. Große, bekannte Namen aus Hollywood, die in Spielen mitspielen, zum Teil sogar wirklich mit so einem klassischen Filmpostermäßigen Staring, Willem Dafoe und Alan Page zum Beispiel. Das gehört immer mehr zur Tagesordnung. Also ich glaube tatsächlich ist es so, auch wenn wir immer eher gedacht hätten, dass vielleicht einfach so Videospiel-Stories nach Hollywood überschwappen und die das verfilmen, weil sie es anbietet, ist es tatsächlich umgekehrt, dass eher Hollywood in Videospiele einwandert, so ein bisschen mit den Schauspielern, die jetzt eben zum Beispiel gerade durch Voice-Acting bekannt sind. Natürlich hat das zum Beispiel diese eine Seite von eher unbekannten Leuten, die aber dafür in der Spieleindustrie durch ihr Voice-Acting so bekannt sind. Ich meine, Troy Baker hast du vorhin schon genannt. Der David Hayter zum Beispiel, das sind alles Schauspieler. Oder Timothy Gibbs zum Beispiel, der den Max Payne oder als Model gestanden hat für Max Payne. Das sind eher unbekannte Schauspieler, die dann eher in der Spieleszene bekannt sind, durch ihr Voice-Acting zum Beispiel. Oder eben dadurch, dass sie quasi ein Modell gestanden haben für irgendwelche Figuren. Oder natürlich wirklich einfach direkt, dass die Leute das eben spielen. Ich meine, Beyond Two Souls, Willem Dafoe und Alan Page spielen einfach in dem Spiel mit. Ich glaube, so kann man das einfach am besten sagen. Die haben gemotion captured, das war alles komplett geacted, die ganzen Szenen. Also ich meine, es gibt ja super viel Behind-the-Scenes-Material, wo man sieht, wie sie eben in ihren Motion-Capturing-Anzügen stecken und miteinander einfach spielen. Das hat ja, ist ja wirklich am ehesten an Schauspielerei dran. Ja, das ist ja das Gleiche auch mit Last of Us, also wenn du dir die Dokumentation anschaust. Ja. Bei Last of Us war es, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Beyond Two Souls war, bei Last of Us war es zumindest so, dass sie ja auch in dem Sinne es mal anders gemacht haben, indem sie das Voice Acting direkt beim Schauspieler mit aufgenommen haben. Also bei vielen Spielen ist es immer noch so, dass das Motion Capturing und das letztendliche Voice Acting dann separat aufgenommen werden. Also du hast dann die fertiges Mocap und dann gehen Leute ins Tonstudio und vertonen das dann. Ja. Während es in diesen Last of Us so gemacht haben, dass es dann gleichzeitig passiert ist, was meiner Meinung nach es ist schwieriger gewesen dadurch mit der Technik, aber es hat sich so gelohnt, weil natürlich der Schauspieler in dem Moment natürlich diese Szene acted, natürlich in dem Moment genau weiß, wie er sich zu, oder wie er reden muss. Da bist du halt nicht so getrennt von der, vom Act in dem Moment. Und, und das hat macht extrem viel ausgemacht. Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt auch vielleicht ein paar von euch haben auch den ersten Trailer zum neuen Call of Duty Advanced Warfare gesehen. Stimmt, ja. Kevin Spacey ist jetzt auch mit an Bord. Sehr prominent. Ich meine, der ganze Trailer ist letztendlich Kevin Spacey, wie er redet und in der Gegend rumläuft. Du siehst natürlich immer so begleitende Szenen, aber er ist schon sehr prominent. Also auch mit dem wird, glaube ich, sehr stark auch Werbung betrieben. Und ich meine, der neue Sprecher von Snake in Metal Gear Solid 5 ist ja Kiefer Sutherland. Also es sind auch immer mehr Leute, die man wirklich einfach auch kennt. Ich weiß nicht, ich glaube damals, früher war das noch nie so oft so. Ich weiß, das erste Spiel, wo ich das zum ersten Mal sowas hatte, das war, glaube ich, Onimusha 3. Ich weiß gar nicht, ob es davor noch so viele andere gab. Aber für die, die sich kennen, in Onimusha 3 spielst du die Hälfte des Spiels Jean Reno. Das auch ehrlich gesagt awesome war. Und das war extrem awesome sogar. Also das hat richtig gut funktioniert. Das fand ich richtig, richtig cool. Ja, ich weiß, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, was, wie, hä, Onimusha 3, Jean Reno, what? Ja, es macht überhaupt gar keinen Sinn, aber es ist total awesome. Also die Verbindung ist total komisch, aber es ist einfach, ja, richtig, richtig cool. Ich glaube, das ist so deine erste Erinnerung, die ich so hatte an wirklich so, ich meine, jetzt bis auf Lizenzspiele und Herr der Ringe so abgesehen, weil das ist das erste Mal so, keine Ahnung, ein Schauspieler ist irgendwie in so einem Spiel mit drin und spielt halt so seine Rolle, auch wenn das damals mit Sicherheit nicht Motion Captured war, aber er sah es für PS2-Verhältnisse schon seinem Vorbild sehr ähnlich. Ich wollte gerade sagen, also so aber ganz weg war das auch nicht, ja. Es war schon nicht schlecht gemacht eigentlich. Also du hast dein Gesicht auf jeden Fall erkannt. Ich meine, damals war noch eh noch nicht viel mit Gesichtsanimationen, Mimik, Gestik und sonst irgendwas. Es war ja eher straightforward, aber du hast ihn schon durchaus erkannt. Deswegen dadurch wirkt es ja auch gerade so deplatziert. Ich meine, wenn es nur seine Stimme gewesen wäre, aber es war einfach Jean Reno. Und ich meine, Onimusha ist jetzt nicht irgendwie so, das ist kein, weiß ich was, Watch Dogs oder so Kram. Es ist schon halt ein klassisches japanisches Spiel. Es ist schon ein bisschen wackiger als die meisten anderen und hat schon eine sehr fantasievolle Welt. Deswegen wirkte der Genre nur vielleicht einfach. Aber wie gesagt, es passte auch total gut. Also das muss man auch dazu sagen. Es hat gut funktioniert auf jeden Fall in dem Spiel. Definitiv. Beste Spielerei. Ja. Und das ist, glaube ich, so tatsächlich irgendwie so dieser Weg, den Hollywood da quasi nimmt. Und gerade wenn man auf Interviews sieht, ich meine auch ganz prominent derzeit, Elder Scrolls Online hat ja einen riesigen Voice-Cast. Und wenn man die Interviews mit den Leuten sieht, dann merkt man bei dem einen oder anderen durchaus, dass er da gerade jetzt eher so ein bisschen Marketingfloskeln raushaut und vielleicht nicht ganz so genau weiß, worum es eigentlich geht in dem Spiel. Oft genug aber funktioniert's auch. Also oft genug habe ich auch wirklich das Gefühl, das sind Leute, die tatsächlich auch wirklich wissen, was hier passiert. Und nicht nur, unbedingt, weil sie spielen selbst, was gar vielleicht gar nicht mal unbedingt immer der Fall ist, sondern weil sie einfach mit Videospielen sich einigermaßen auskennen und einfach wissen, was das Medium ist, was da passiert und so ein Kram. Also ich glaube, Patrick Stewart ist, glaube ich, so eines der besten Beispiele, weil der schon sehr lange Voice Acting macht. Ich glaube, seine fast prominenteste Rolle ist wahrscheinlich in Oblivion gewesen, wo er eben den König gesprochen hat, den man eigentlich nur am Anfang trifft. Das war eine relativ kleine Rolle, aber auch da hat er sich schon für eine relativ kleine Rolle hergegeben und hat es gern gemacht. Und danach auch konsequent immer mal wieder in Rollenspielen und in Videospielen allgemein auftritt. Und wenn es jetzt so jemanden gibt wie zum Beispiel Willem Dafoe und Ellen Page, ich meine, auch Ellen Page hat sehr viel dazu gesagt. Ich bin so eine junge Schauspielerin, aber auch die hat relativ viel sich dazu geäußert, wie die ganze Erfahrung war und hat das wirklich einfach ernst genommen als Schauspieljob. Ich meine, wie gesagt, bei der war es natürlich auch nicht nur reines Voice Acting. Viele Leute machen ja, also für viele Schauspieler ist natürlich Voice Acting einfach etwas, was man nebenher macht, auch in Animationsfilmen. Die stehen dann schon dazu, aber das ist natürlich etwas, was sie als Nebenjob quasi betreiben, so ein bisschen. Wohingegen natürlich Ellen Page in dem Zusammenhang einfach gespielt hat. Die hat einfach gearbeitet. Genau wie auch bei Troy Baker und der, ich vergesse mal ihren Namen, wie hieß die Schauspielerin von der Ellie? Die wurde Ashley ja auch oft Johnson. Ashley Johnson. Die wurde ja auch oft mit Ellen Page verwechselt, so in Anführungsstrichen. Weil zumindest Ellie wurde oft mit Ellen Page verwechselt. Die Schauspielerin sieht ganz anders aus. Ja gut, klar, die Schauspielerin sieht ganz anders aus, ja. Aber das ist halt so, ja, quasi dieser interessante Ansatz, dass eben dadurch quasi vielleicht auch ein bisschen mehr Offenheit in Hollywood entsteht für Videospiele. Ich bin persönlich nicht der Meinung, dass das der ideale Weg ist. Das habe ich auch schon öfters mal gesagt. Ich bin gar nicht der Meinung, dass wir super viel Motion Capturing brauchen in Spielen. Ich brauche keinen Willem Dafoe und keine Ellen Page in Beyond Two Souls. Ich finde immer noch, dass es awkward aussieht. Vielleicht wird sich die Technik irgendwann ändern und es ist der Way to go quasi, aber für mich sind das eher so Kuriositäten, die nicht zum Alltag gehören müssen. Ich habe das Gefühl, animierte Charaktere funktionieren oft genug einfach besser. Und ich meine, das haben wir schon öfter mal gesagt. Ich meine, ja. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt. Ich glaube, es kommt vor allem von der reinen Bewegung her. Ich meine, Animationen sehen heutzutage einfach durch Motion Capturing einfach viel besser aus als früher. Ja. Ja, klar. Was meistens halt schwierig ist Gesichtsanimation. Und ich glaube, ich habe Last of Us da schon oft erwähnt und ich glaube, der Weg, den Last of Us genommen hat, ist der richtige. Nämlich, dass die Gesichtsanimation nicht zum Motion Capturing, sondern per Hand zu machen, was aber unmöglich viel Arbeit ist. Und auf jeden Fall. Definitiv. Aber du hast die besseren Ergebnisse. Last of Us, du hast relativ, sag ich jetzt mal in dem Sinne, eine limitierte Anzahl von Charakteren. Du könntest in keinem Elder Scrolls, könntest du das machen. Nee, natürlich nicht. Zum Beispiel. Ja. Aber ich meine, aber klar ist auch, ich glaube auch Naughty Dog hätte das nicht für jedes Spiel gemacht, aber ich glaube, für Last of Us, das sind alle Sachen, die ich genannt habe, das Motion Capturing mit dem Voice Acting, die Gesichtsanimation, die ganze Art und Weise, wie sie die Cutscenes gebaut haben, für ein Spiel, das, sage ich jetzt mal, in dem Sinne wirklich so cineastisch und auch so darauf baut, dass diese Erfahrung so funktioniert, war das einfach, also musste das gar nicht so gemacht werden, wenn sie dieses Spiel raushauen wollten, so wie es am Ende geworden ist. Und ich glaube, die Mehrheit würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Aufwand. Ich würde sagen, ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Also ich glaube, es gibt niemanden, der bezweifelt, dass das irgendwie nicht eine absolut grandiose Leistung war. Also wie gesagt, ich finde ja auch, also und ich meine, das ist ja auch die Sache, wie du gerade auch schon gesagt hast, von Hand gemachte Gesichtsanimationen, die nicht gecaptured sind, sehen einfach immer noch natürlicher aus. Und ich habe ja auch schon öfter mal gesagt, dass ich bei Quantic Dream, die sind da sehr hinter ihrer Technik und hinter Mimik und Gestik und gerade bei denen, finde ich, wirkt oft etwas off. Das Gefühl ist wirklich das unnatürlich. Das hast du ja, glaube ich, schon bei der Tech-Demo, die sie damals gezeigt haben, mit diesem Roboter gesagt, ja. Und das ist auch die Sache, die mich dann so ein bisschen stört. Sie fokussieren sich da sehr drauf, aber ich habe das Gefühl, sie sind da bislang immer noch nicht besonders erfolgreich mit gewesen. Deswegen war auch ein Upturner für mich war bei Beyond Two Souls auch, dass ich eben nicht das Gefühl hatte, dass es 100% funktioniert. War ich bei Kevin Spacey jetzt bei dem neuen Trailer, du weißt jetzt gar nicht mehr, wie gut das da funktioniert hat. Es sieht halt immer hölzern aus, es tut mir leid. Also ich meine, auch da... Ich weiß gar nicht, wie das da... Aber zum Beispiel, ich weiß, ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel Infamous Second Son auch also Motion Capturing benutzt hat. Wie es mit dem Gesicht aussah, weiß ich nicht. Weil die Gesichtsanimationen bei Infamous Second Son zum Beispiel sehen auch ziemlich gut aus. Die waren super. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Beispiel dafür, das meine ich eben. Also wobei ich nicht weiß, wie sie das da gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es gemotion captured ist im Gesicht gewesen. Ich meine, selbst sowas wie L.A. Noire, finde ich, ist... Ja, L.A. Noire selbst sah cool aus, aber auch da hast du so ein bisschen gemerkt, eben wo das Ganze herkam und so. Und das hat schon gut funktioniert, aber da war es ja auch wirklich, da hast du halt wiederum gesehen, dass es letztendlich ein Film war, der auf das Gesicht gepappt war. Also wenn man sich L.A. Noire anguckt in den Szenen, finde ich, wirkt dafür die Grafik dann manchmal ein bisschen off. Ich meine, du hast natürlich dann in Beyond Two Souls dieses super polierte Polygon-Gesicht, was vielleicht dann auch ein bisschen das Problem ist, wohingegen du dann eben bei sowas wie L.A. Noire halt eben, da sieht das Ganze dann wieder ein bisschen anders aus, die haben einen anderen Weg gefunden. Ich meine, L.A. Noire ist natürlich auch im Vergleich super alt schon. Also im Vergleich zu Last of Us zum Beispiel oder Beyond Two Souls. Aber trotzdem, also deswegen, also das ist so ein bisschen die Sache, es ist irgendwie schwierig. Also ich finde, Voice Acting ist definitiv ein großer Beitrag. Definitiv. Wir haben ja vorhin auch schon gesagt, gerade professionelle Voice-Actor machen, also make or break a story. Also ich meine, mit Charakteren zu sympathisieren, hängt immer auch vom Voice-Acting ab. Und ich meine, auch ein gutes Beispiel dafür wieder ist Fam Shep und der normale Shepard. Die ganze Videospielindustrie scheint, oder die ganze Videospiel-Community scheint sich einig zu sein, dass Fam Shep besser ist. Ich gehöre dazu. Fam Shep ist auf jeden Fall besser. Die ist besser synchronisiert. Die Synchronsprecherin von Fam Shep ist einfach besser als der männliche Counterpart. Ich habe nicht mal einen Plan, ehrlich gesagt, wie der Typ heißt, der das gemacht hat. Weiß ich zumindest nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es halt so, keine Ahnung, es ist halt so ein das macht einfach super viel aus. Also ich bin zum Beispiel jemand, der Mass Effect 1, 2 und 3 wirklich komplett gespielt hat mit dem männlichen Shepard. Wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich eigentlich immer die männliche Variante. Ja, weiß ich auch nicht. Ist einfach so. Ich habe es trotzdem einfach nochmal in einem zweiten Durchgang, ich habe Mass Effect 1, 2 und 3 aber auch mehrmals durchgespielt, in einem zweiten Durchgang habe ich alle Teile auch nochmal extra mit Female Shepard gespielt. Einfach, weil sie besser ist. Fertig. Also, keine Ahnung. Es ist einfach das bessere Voice Acting. Und das macht super viel aus. Super, super, super viel aus. Voice Acting. Und wie gesagt, das ist halt so, und das ist auch wieder so jemand, der relativ unbekannt ist, glaube ich, in Hollywood an sich, aber der eben sehr erfolgreich ist. Ich glaube, einer der Leute, die relativ bekannt sind in Hollywood, aber seit Jahren schon Voice Acting macht, ist zum Beispiel Seth Green. Der, glaube ich, aber einfach interessiert an Videospielen vom Grundprinzip her ist und sich deswegen, glaube ich, auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, so ungefähr. Ja, wie gesagt, vielleicht könnte das einfach so ein bisschen die Verbindung sein. Ich meine, das wird in Zukunft, glaube ich, einfach nur noch mehr werden und sowas wie Elder Scrolls Online. Und ich meine, mit Budgets von 500 Millionen, die wir mittlerweile haben. Sollte das auch wirklich sein? Also ich warte ja noch auf irgendein Fantasy-Spiel, in dem der Erzähler Christopher Lee ist. Das, glaube ich, wird nicht mehr passieren, bevor das der... Weiß ich gar nicht. Ich meine, wenn er es schafft, zwei Metal-Alben aufzunehmen, der ist, für die, die es nicht wissen, kleine Anekdote, Christopher Lee ist der älteste Metal-Sänger, den es weltweit bisher gab und gibt, mit 91. Echt? Das wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also ich wusste, also ich kenne natürlich die Alben und so, gerade ich wusste nicht, dass er der älteste ist sogar. Das wusste ich auch gar nicht. Er ist halt 91. Ja, natürlich, er ist schon uralt. Keine Frage. Und er hat erst letztes Jahr sein zweites Metal-Album rausgebracht. Also ich glaube nicht, dass Christopher Lee da in irgendeiner... Ich glaube schon, dass er da dafür zu haben wäre. Ich meine, theoretisch schon. Und ich meine, seine Stimme als Erzähler ist, glaube ich, er hat ja viel mit Rhapsody, also das ist eine italienische Metalband, hat er viel zusammengearbeitet und hat da meistens dann so den Erzähler gegeben, wenn es dann um die Einführung der Hintergrundstory des Albums geht und so weiter. Und ich meine, seine Stimme ist schon extrem awesome. Seine Stimme ist auf jeden Fall awesome. Ich habe jetzt aber auch mich gerade gefragt, hat er das vielleicht nicht sogar schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Hat er noch nicht. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich nicht, ja. Ja, keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall cool, definitiv. Aber wie gesagt, ich meine, es gibt schon große Namen, die da mitmachen. Ich meine auch Martin Sheen zum Beispiel, der ja schon öfter mitgewirkt hat bei sowas, der ja auch zum Beispiel den Elusive Man gesprochen hat im Mass Effect und so ein Kram. Also es gibt einfach genug Leute, die das jetzt schon machen. Und es wird wahrscheinlich eher immer nur noch größer werden. Ich meine, ob das natürlich wirklich dazu beiträgt, dass es dann noch mehr irgendwie in die Richtung gibt. Ich bin ja, wie gesagt, auch nicht der Meinung, dass jedes Videospiel wirklich verfilmt wird. Ich meine, wir sind ja, um auf unsere schöne Ost-West-Dings zurückzukommen. Ich meine, wir reden ja hier vor allem jetzt vor allem vom westlichen Markt, wie man auch merkt. Ich meine, ich glaube, Leute, die sich mit dem kompletten Markt beschäftigen, wissen auch wahrscheinlich, dass japanische Charaktere, zum Beispiel, wir reden hier von Motion Capture und so weiter. Ich glaube, die wenigsten japanischen Spiele heutzutage benutzen auch richtig Motion Capture. Mhm. Die meisten Gesichter sehen halt, wie man sich, es ist halt dieses Dead or Alive Gesicht, also extrem glatt. Also, sorry, ist halt einfach so. Ich meine auch. Ist halt der Anime-Stil, ja, klar. In dem Fall, wenn ich mal Anime, aber ich habe das Gefühl, das ist der Videospiel, der generische japanische Videospielcharakter, der besteht halt aus diesem sehr glatten Gesicht und, Ich meine, für uns ist beide gleich aufgefallen, dass Leon Kennedy in Resident Evil 6 sieht, keine Ahnung, es sieht nicht aus wie ein anderer Mensch. Ich meine, Leon in 2 und in 4. In 4 sieht auch aus wie ein klassischer Charakter aus einem japanischen Videospiel. Halt auch sehr glattes Gesicht und keine Falten und sonst irgendwas. Und im 6 sieht er halt auch, keine Ahnung, so ein bisschen Bartstoppeln und... Es sieht einfach nicht aus so richtig. Ja, es passt einfach nicht richtig zu ihm. Ich war auch, ehrlich gesagt, ich bin nicht unzufrieden oder so ein Kram, aber es passt einfach nicht gut. Fertig. Also ich bin, muss auch sagen, der alte Leon hat irgendwie... Er hat mir besser gefallen, weil er besser... weil einfach außer wie Leon, ich weiß auch, vielleicht war der alte Leon einfach nur der eine, den ich kannte, und jetzt, wo der neue ein bisschen anders aussieht, bin ich dann unzufrieden, aber ja. Ja, und ich glaube, also ich habe ja auch schon mal in der einen Folge, ich weiß nicht mehr, was es da ging, aber da habe ich ja auch schon mal gesagt, ich glaube, da ging es um Grafik und Grafikstile. Mhm. Ist das ja, dass ich damals schon erwähnt habe, dass vor allem natürlich der westliche Markt dieses Vorbild Hollywood hat, also die Erfahrung eines Hollywood-Films in die Videospielwelt, während japanisch, wie ich auch da immer noch der Meinung bin, sie haben überhaupt kein Problem damit, wenn ein Videospielcharakter sofort als Videospielcharakter erkannt wird und nicht als, sage ich jetzt mal, nicht Kopie, sondern als Darstellung eines richtigen Menschen in dem Moment. Also. Ja, wobei das ist natürlich relativ. Also ich glaube tatsächlich, ich glaube, bei Charakteren bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich würde es auf jeden Fall unterschreiben, was zum Beispiel Charakterdesign. Soundtracks eingeht. Ja gut, ja, grundlegendes Charakterdesign vielleicht so. Aber ja, ist schwierig zu sagen. Also ich meine, auch im Westen gibt es immer Ja, ich noch. habe halt immer noch das Gefühl, sie striven halt nicht. Also das ist, ich habe nicht das Gefühl, dass das so ihr Ziel ist. Also zumindest nicht im der Gro der Spiele. Also Ja. Niemand hat ein Problem damit, wenn halt zum Beispiel auch Tails-Charaktere, sie haben immer noch keine guten Animationen. Das sind halt ganz normale Animationen, wie man sie halt von früher kennt. So wie man sagt, naja, das ist ein Videospiel. Siehst du dich auf einen Blick sofort. Also Ja. das ist jetzt natürlich in Verbindung mit dem, was wir vorher hatten, Grafikstil und so weiter. Ich habe auch das Gefühl, auch in der Hinsicht ist es, glaube ich, immer noch ein riesiger Unterschied zwischen West und Ost. Also auch in der Art und Weise, wie sie sich jetzt weiterentwickeln. Natürlich, so ein Spiel wie Resident Evil 6, das versucht, sich dem Westlichen mal anzupassen. Die versuchen ja dann auch eben in die Richtung zu gehen. Mehr in dieses Film. Und dann merkt man irgendwie, dass irgendwie passt das nicht. Also zumindest ich habe dann das Gefühl, das passt nicht so gut. Ja, das stimmt schon. Ich meine, jetzt natürlich auch die nächste Sache so, was natürlich auch Überschneidung gibt es natürlich auch zum Beispiel Soundtracks, ne? Also ich meine, da haben wir auch schon drüber geredet in der Ja. Soundtrack-Folge, dass westliche Soundtracks einfach mehr nach Hollywood-Soundtracks klingen, was einfach damit zu tun hat, dass sie, glaube ich, auch mehr inspiriert sind von Hollywood und einfach auch genug Hollywood-erprobte oder also ne, Komponisten der Hollywood-Tradition quasi einfach auch Soundtracks machen. Was in Japan natürlich auch was ganz anderes ist. Das spielt natürlich vielleicht auch ein bisschen mit zusammen. Also ich meine, die Orientierung an Hollywood ist ja nicht nur, ist ja bei allem letztendlich so, bei Inszenierungen, bei Art und Weise, wie Geschichte erzählt wird, beim Soundtrack, vielleicht ein bisschen beim Charakterdesign und so. Das sind ja eigentlich schon so klassische, Das wollte ich ja. nur so erwähnen, das zieht sich, glaube ich, durch unsere Diskussion durch. Und ich meine, wir erwähnen das halt auch immer wieder. Und deswegen fand ich das auch hier eigentlich wieder ganz, ganz interessant, das da einzuwerfen. Ja, definitiv, definitiv. Ja, ich meine, wie gesagt, also um es vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, so zum Ende hin, ich würde einfach behaupten, ich glaube einfach, dass da an etwas gearbeitet wird, was vielleicht schlicht und ergreifend einfach nicht sein soll. Also weiß ich glaube, man hat Hast du das das Gefühl, es Gefühl. soll nicht sein oder es... Also im Sinne von, also im, ja, also um es zusammenzufassen, für mich ist der Standpunkt folgender. Ich glaube, es wird sehr forciert von uns Videospielern und vielleicht auch von einigen Leuten in der Filmindustrie, weil sie da großes Geld sehen, Videospiele zu verfilmen. Andersherum glaubt man, dass man eben mit Lizenzspielen einen großen Videospielmarkt erreichen kann. Und ich glaube, dass man davon einer gewissen Absolute ausgeht, die so einfach nicht existiert. Ich glaube, dass gewisse Videospiele sich eignen, sie zu verfilmen. Und dass es auch okay ist und dass man die verfilmen kann und sollte. Und quasi einfach seine Zeit, sein Geld und alles andere einfach auf so ein Projekt, das einfach wirklich realistisch möglich ist und Sinn ergibt, konzentriert. Und dass auf der anderen Seite das mit Lizenzspielen genauso ist. Gewisse Filme bieten sich für Lizenzspiele an, aber einfach nun mal nicht alle. Und entsprechend sollte man sich einfach, also weißt du, ich meine, Ja. es gibt Charaktere wie zum Beispiel Riddick. Ich meine, die Riddick-Spiele sind ein bisschen spezieller Fall. Zum einen ist es keine große Franchise gewesen, zum anderen haben sie mit den Filmen nichts zu tun, sondern erzählen eine eigene Geschichte. Es ist zwar derselbe Charakter, aber die Geschichte wurde nicht in Filmen verarbeitet und auch umgekehrt quasi gibt es da keine Inspiration. Und zusätzlich ist natürlich noch der Hauptdarsteller der Riddick-Filme der Besitzer des Studios, das Ganze umgesetzt hat, ne? Das heißt also letztendlich quasi, dadurch spielt es alles ineinander. Also du hast halt einfach Vin Diesel, der da halt mitarbeitet und der gibt auch seine Stimme her für die Spiele und hat eine gewisse Leidenschaft für den Charakter und so ein Kram. Das ist natürlich eine spezielle Situation, aber das ist der ideale Weg. Also ich meine, so funktioniert es und so klappt es auch. Ich würde behaupten, das ist auch wieder so ein Beispiel für erfolgreiche Umsetzung. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass man viele Hollywood-Filme wirklich sinnvoll in Videospielen umsetzen kann, weil es immer geforst ist. Und ich glaube auch nicht, dass man viele Spiele wirklich gut verfilmen kann, weil die Erzählstruktur von Spielen einfach eine ganz andere ist. Ich weiß nicht, ob man Halo gut verfilmen kann. Ich glaube, man kann das Universum gut nutzen. Ich habe persönlich ja kein großes Halo gespielt, das heißt, keine Ahnung, ob die Story sich eignet. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt der beste Ansatzpunkt ist. Ich glaube zum Beispiel, ein Last of Us ist wahrscheinlich der beste Ansatzpunkt oder ein Uncharted. Oder Das sind Heavy Rain. Also, weil oder ein Heavy Heavy Rain an sich Rain. schon fast ein Movie ist. Richtig, aber das ist halt so die Sache. Ich meine, da ist natürlich auch das Problem, dass so ein bisschen die Novelty weg ist, weil es da nicht mehr so interessant ist, diese Art von Spielen zu verfilmen, weil sie eh schon sehr filmhaft sind, aber deswegen bieten sie sich halt auch einfach an. Ich glaube, viele Spiele bieten sie einfach nicht an, sich zu verfilmen. Sie funktionieren einfach auf der Ebene nicht. Ich meine, wir haben es tausendmal gesehen. Max Payne. Ich wollte ja vorhin schon erwähnen, stell dir einen Dark Souls-Film vor, jetzt irgendwie in dem Film sterben immer nur Leute und immer der gleiche. Richtig, also gewisse Dinge funktionieren nicht. Ich finde auch zum Beispiel, Max Payne hätte man super machen können, haben sie Das komplett in stimmt. den Sand gesetzt. Und ich Stimmt, meine, es gab einen also, Max Payne-Film, oder? es gab einen richtig, richtig beschissenen Max Payne-Film, der nichts mit dem Spiel zu tun hat, obwohl das Spiel doch So schon. Dragon Ball schlecht. Ja, vielleicht nicht ganz so übertrieben schlecht, aber er war auch schon sehr weit weg vom Original. Er hatte Es nichts gab auch einen mit der Story zu Tekken-Film, tun. glaube ich, oder Dead or Ja, Alive, gut, ich eins. meine, die ganzen, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, ich meine, ne? Angeguckt und abgehakt. Du brauchst keine Prügelspiele verfilmen. Das kann nur scheiße werden. Die haben keine Story. Was willst du da verfilmen? Das ist halt die Sache. Warum verfilmst du Resident Evil? Also, warum, oder selbst wenn, warum hältst du dich dann nicht an die Resident Evil Story? Warum schreibst du eine Hollywood Story? Es ist halt immer nur dieses reine Platte Cash-In so ein bisschen. Und das ist das, was mich stört. Ich glaube, die Leute gehen da falsch ran und sind dann, fühlen sich dann dadurch bestätigt, dass das scheitert, dass es einfach nie funktionieren kann. Nur weil sie Scheiße bauen quasi. Ich glaube, da sollte man einfach mit einer gewissen anderen, da sollte man mit einer anderen Sicht rangehen. Gewisse Dinge funktionieren. Wie ist das mit diesen Tie-Ins von Hollywood-Schauspielern in Videospielen? Das ist was anderes. Also meinst du jetzt einfach quasi sowas wie... Nee, weil ich habe dich nämlich vorhin so verstanden, so ich glaube, man sollte es nicht tun, habe ich jetzt das in Zusammenhang mit diesen Tie-Ins wahrscheinlich so. Also was meinst du mit Tie-Ins? Also mit diesen, keine Ahnung, Willem Dafoe, Kevin Spacey. Ja gut, das ist ja in dem Sinne kein Tie-In. Aber ja klar, ja, das ist was anderes. Also ich finde gewisse, ich, das, was ich damit gut, vorhin meinte, habe ich ja... vorhin falsch, ich dachte so, du bist voll dagegen, dass dann diese Hollywood-Schauspieler da rein... So, Nee, deswegen habe ich es ja auch extra spezifiziert. Okay, ich glaube, gut. Nicht jedes Spiel lässt sich verfilmen. Ich glaube, nicht jedes Film bietet sich an, quasi dann ein Spiel draus zu machen. Das hat ja mit Voice Acting gar nichts zu tun. Also das ist ja völlig losgelöst davon, das, was ich quasi damit sagen wollte. Das ist was anderes, das macht Sinn und... Aber wie gesagt, das ändert auch nichts. Also ich glaube, deswegen meine ich also, das, was ich quasi beschrieben habe, das ist ja die Grundlage quasi für das Ganze. Das heißt also, das, nur weil jetzt quasi Schauspieler in Spielen mitspielen, glaube ich nicht, dass es da eine größere Annäherung wirklich gibt. Ich glaube, es gibt dadurch vielleicht ein Stück weit einfach eine gewisse Offenheit in Hollywood vielleicht mehr für Spiele. Aber ich glaube, das ändert nichts daran, dass, wie gesagt, einfach viele Spiele sich nicht eignen, verfilmt zu werden. Und viele Filme sich nicht eignen, versoftet zu werden. Und deswegen sollte man es, glaube ich, einfach lassen. Also es ist einfach, ja. Das ist, glaube ich, so meine zusammengefasste, letzte, abschließende Meinung quasi dazu. Dass ich gar nicht unbedingt der Meinung bin, dass das besser sein, also dass es besser sein könnte, weil ich gar nicht weiß, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass das überhaupt passiert. So ungefähr. Ich meine, wäre natürlich schön, wenn uns irgendwann mal vielleicht doch ein Film uns irgendwie zeigen könnte, wie es dann doch funktionieren kann. Absolut, ja. Aber ich sehe das momentan auch nicht so ähnlich. Ich glaube irgendwie nicht, dass das so gut funktioniert. Ich finde, man könnte einfach vielleicht, wie gesagt, einfach ein bisschen andere Vorgehensweise. Ich glaube zum Beispiel, Max Payne hätte funktionieren können, aber wenn man halt das Spiel nicht verfilmt, dann warum? Das ist ja immer die große Frage. Wenn du dich nicht an dem orientieren willst, was die Franchise bisher hergegeben hat. Aber gut, das ist ja eh meistens meiner Meinung nach ein Problem, das auch mit allen Verfilmungen ist, egal ob Buch oder so. Auch bei Büchern oder keine Ahnung. Selbst beim Manga, also bei einem Anime zu einem Manga, denke ich mir, warum, wenn ihr nicht die Geschichte des Mangas nehmt, ja, warum dann? Warum dann überhaupt? Ich meine, das ist einfach die Sache. Es wird schon einen Grund geben, warum der Manga erfolgreich ist und deswegen Anime machen wollen. Und vor allem, es wird auch einen Grund geben, warum die Leute euch dann original definitiv dafür haten werden, dass ihr quasi die Story versaut habt. Ne? Also ich meine, das ist ja das große Problem. Wir haben ja alle damals gesagt, der Dragon Ball Film, der westliche. Ich meine, es gab keine Chance, dass der irgendwie erfolgreich wird. Ihr habt die größte Manga-Franchise der Welt, würde ich behaupten. Ja, bestimmt. Und das, was sie gemacht hat, ist sich mal annähern. Nicht mal annähern, Dragon Ball. Ja, das ist ja komisch, warum es also so nennen. Ihr könnt einfach nur Fans verärgern und auch keine neuen finden, weil, ja, das macht einfach keinen Sinn. dann würde ich sagen, kommen wir quasi zum Ende damit, des Hauptthemas. Ich glaube, wir sind sehr abgedriftet zwischendurch, aber naja, passiert halt manchmal. Natürlich jetzt auch wieder Interesse, wie seht ihr das quasi? Also seid ihr der Meinung, dass es da irgendwie vielleicht doch noch Entwicklungen in der Zukunft gibt, die das Ganze so ein bisschen verbessern, die Situation? Vielleicht seid ihr auch der Meinung, dass es doch irgendwie möglich ist und sinnvoll ist quasi, dass es in Zukunft mehr Videospielverfilmung gibt? Vielleicht glaubt ihr zum Beispiel auch sowas daran, dass es nur einen Initialstart geben muss mit sowas wie dem Warcraft-Film, wenn der erstmal erfolgreich ist, dann macht das quasi vor, dass es funktioniert und andere steigen mit ein. Schreibt es auf jeden Fall dazu, wir sind super gespannt auf die Antworten. Und dann würden wir jetzt eigentlich zu den Tasties kommen, aber diese Woche machen wir ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir würden das mal Aperitif nennen oder so. Weil In zwei Wochen ist bekanntlich E3 und natürlich sind auch wir von Uncommon Taste schon sehr gespannt auf die E3. Wir haben uns schon aufgeschrieben, am 9. Juni, glaube ich, haben Microsoft, EA, Ubisoft, Activision und Sony hintereinander ihre Pressekonferenzen. Merle und ich werden auf jeden Fall den ganzen Tag nur vorm Fernsehen sitzen und Pressekonferenzen gucken. Ja. Ich freue mich schon extrem davon, weil es ein Feiertag ist und wir auf jeden Fall da auf jeden Fall frei haben. Und wir haben uns dann gedacht, jetzt wo es noch zwei Wochen sind, wollen wir vielleicht so einen Kurzausblick, natürlich nicht ein riesiges Hauptthema draus machen, sondern einfach nur, haben uns gedacht, wollen wir kurz ansprechen für uns persönlich. Ja, auf welche Spiele wir uns in dem Sinne freuen, natürlich, es werden wahrscheinlich auch neue Spiele angekündigt werden, aber so auf welche Spiele, die von denen man bereits weiß oder von denen man bereits eine Ahnung hat, dass sie wahrscheinlich kommen werden, freuen wir uns dann drauf, die auf der E3 zu sehen, vielleicht neues Material zu sehen, vielleicht sind sie dann auch endlich spielbar, vielleicht gibt's eigentlich Release-Termine und wir haben uns gedacht, dass es doch jetzt anlässlich der E3 eine ganz gute Idee ist, dann das statt der Tasties zu machen. Absolut, ja. Das heißt, das werden wir jetzt so machen. Da kann man jetzt ja schon quasi schon mal eine Ankündigung fürs nächste Mal machen. Wir werden nächstes Mal definitiv nicht am Sonntag veröffentlichen, auch nicht am Montag. Wir werden die E3 abwarten. Es ist unsinnig, davor noch was zu machen. Das heißt, wir werden im Laufe der Woche dann quasi danach releasen. Auch die Folge hier wird wahrscheinlich am Montag erscheinen, weil wir einfach zeitlich nicht hingekriegt haben. Das passiert ja öfter mal. Ich hoffe, das könnt ihr uns verzeihen. Vor allem müssen wir jetzt auch wieder sehen, ob wir es überhaupt in einer Folge packen. Letztes Jahr hatten wir auch zwei. Eine nur für die... Ja, aber letztes Jahr haben wir natürlich auch hauptsächlich einfach über die Konsolen geredet. Das müssen wir dieses Jahr. Ja, aber ich glaube, wir hatten letztes Mal über die Spiele geteilt, weil es so viel ist. Ja, wir werden mal sehen, wie es funktioniert. Wir schauen das schon mal. Also auf jeden Fall wird es definitiv nicht zeitnah eine geben, sondern erst am Ende der E3 wird es dann eine Folge an Commentaries geben. Ja, dann würde ich sagen, legen wir nochmal los. Was sind denn deine? Wir haben gesagt, wir beschränken uns mal so auf drei. Soll ich es mal abwechselnd machen? Von mir aus gern, ja. Dann leg einfach mal los und ich steige dann danach ein. Wir werden natürlich auch jeweils zu den einzelnen Sachen was zu sagen haben. Viele Dinge überschneiden sich bei uns beiden, ja. Ja, dann beginne ich jetzt einfach mal mit Project Beast. Project Beast ist, für die, die es nicht mitbekommen haben, es wurden ein paar Bilder geleakt vor ein paar Wochen, die ein bisher unbekanntes Spiel von From Software zeigen, die Entwicklerfirma, die für Demon's Souls und Dark Souls verantwortlich ist. Und es wurde lange da schon darüber gemunkelt, dass From Software exklusiv für die PlayStation 4, nämlich in Zusammenarbeit mit Sony Computer Entertainment Japan, an einem neuen Demon's Souls arbeitet. Weil Demon's Souls, die IP, gehört Sony. Mhm. Und dass man dann das Gefühl hat, okay, Sony möchte vielleicht noch mit der IP was tun, weil die Souls-Reihe mittlerweile noch viel erfolgreicher ist, als sie es damals war. Und Shu Yoshida, der Chef von Rare Studios, hat sich schon geäußert und gesagt, das ist einer seiner größten Fehler seiner Karriere gewesen, dass man Demon's Souls rein für Japan ausgelegt hatte und keine Anstalten hatte, das irgendwie im Westen zu vermarkten und dann Third-Party Leute wie Atlus und Bandai Namco jetzt sozusagen, ja, durch Dark Souls sozusagen das ernten oder die Früchte ernten und sie jetzt natürlich wieder rein wollen in diese Marke. Und am Anfang, und da wurden dann, wie gesagt, ein paar Bilder geleakt. Die Bilder sehen so aus, dass es wahrscheinlich keine Fakes sind, weil sie zu gut aussehen. Also das wäre ein unglaublich aufwendiger Fake. Mhm. Außerdem gab es ein paar Insider im NeoGAF, die schon vor einem halben Jahr das geteased haben, indem sie auf Posts, wonach Leute gesagt haben, Demon's Souls 2, und dann hat einer gepostet, ein Insider, it will be a whole different beast. Und hat dann innerhalb von zwei Seiten fünfmal das Wort Beast in den Mund genommen. Und niemand wusste damals, was das natürlich bedeutet, aber dementsprechend sind sich viele sicher, okay, das ist das jetzt. Und es wird wahrscheinlich also ein Sony-exklusives Spiel sein, aber keiner, man weiß noch nicht, ist es Nachfolger zu Demon's Souls? Ist es überhaupt ein Teil der Souls-Reihe? Völlig neues Spiel. Man vermutet auf jeden Fall, dass Miyazaki, der Director von Dark Souls 1 und Demon's Souls dabei sein wird, weil er schon bei Demon's Souls 2, Dark Souls 2 ja nicht Director war und er wahrscheinlich an einem anderen Projekt gearbeitet hat, was wahrscheinlich das ist. Und die wenigen Screens, die man davon gesehen hat, sehen super atmosphärisch aus und sind super gespannt drauf. Also der Thread im NeoGAF, der ist innerhalb von zwei Tagen gab es 1 Million Klicks, das ist der Wahnsinn. Also der Hype ist auf jeden Fall real. Und natürlich, ja. Alles, manche haben sich schon geärgert, so, oh, wenn sie das einfach so auf D3 gebracht haben, niemand hätte was gewusst, wäre voll die Bombe gewesen. Aber ich glaube auch jetzt noch, also ich bin super gespannt drauf, ich hoffe, sie zeigen es auf der Sony-Pressekonferenz. Ich will wissen, wie das genau aussieht, was das ist, was das ist für ein Spiel. Und ich habe ja gesagt, so, ist es ein Souls-Spiel oder was anderes? Hat es aber trotzdem ähnliches Gameplay von der Art und Weise, wie man es jetzt von From Software gewohnt ist? Und ich meine, ich brauche jetzt niemand mehr erzählen, dass wir zwei riesige Dark Souls-Fans sind. Von daher, ja. Also, das ist so mit das Spiel, obwohl man noch nicht genau weiß, wie es aussehen wird, worauf ich jetzt fast so am meisten gespannt bin, was die E3 angeht. Ja. Ja, da kann ich, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Da schließe ich mich 100% an einfach. Es ist einfach super spannend irgendwie, vor allem in welche Richtung es geht, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das interessiert mich eigentlich am meisten. Wird es ein Souls-Spiel überhaupt? Wird es Demon's Souls? Dark Souls 3 wird es auf gar keinen Fall. Ich glaube, da können wir uns ziemlich sicher sein. Aber vielleicht wird es auch nochmal, vielleicht von den alten Franchises, wer weiß, wobei es eher wirklich nach einem Souls-Game aussieht. Aber jetzt warten wir mal ab. Also man hat auf jeden Fall ein Foggate gesehen. Von daher eine bestimmte Verbindung wird es bestimmt geben. Aber definitiv. Also da bin ich auch super gespannt drauf. Auch wenn du natürlich recht hast, wenn es nicht geleakt wäre. Aber das wollte ich eigentlich vorhin, glaube ich, auch nochmal ganz gerne erwähnen. Habe ich vielleicht auch schon so ein bisschen im Nebensatz erwähnt. Zurzeit sowieso super traurig, was alles liegt. Ich meine, auch bei Microsoft. Ich meine, letztendlich kann es mir egal sein. Trotzdem ist es schon eine coolere Ankündigung, wenn man es einfach live sieht und dann so ab morgen gibt es das Ganze. Wir beschweren uns so oft darüber, dass Dinge 3 Jahre vorher angekündigt werden. Man hört nichts davon. Hier mal wieder ein Schnipsel, da ein Trailer und wieder ein Jahr Ruhe und so ein Kram. Viel cooler, wenn man quasi einfach mal eine große Ankündigung hat, die einfach rausgehauen wird und am nächsten Tag ist das dann da, wovon geredet wurde. Ich meine, als sie auf der PS4-Präsentation, als dann plötzlich Blizzard kam, waren wir beide auch noch so, what? Ich meine, das war natürlich auch letztendlich endlos unspektakulär. Klar, aber trotzdem war es so, Blizzard, was? Trotzdem verrückt, ja, definitiv. Ja, bin ich jetzt auch mal gespannt. Aber ich meine, das ist ein ganz guter Übergang. Da kann ich eigentlich gleich quasi zu meinem ersten, ja, zu meinem ersten Most Wanted und Erwartet quasi kommen. Ich bin definitiv gespannt drauf, was Blizzard macht. Das ist eher eine allgemeine allgemeine Gespanntheit quasi, eine allgemeine Aufregung auf die E3 und Blizzard. Nicht unbedingt, weil ich wirklich glaube, dass was kommt. Ich glaube sogar fast, es kommt nichts. Ich muss aber sagen, dass ich in der letzten Zeit auf jeden Fall immer eigentlich recht enttäuscht war von Blizzard. Diablo 3 hat mich nicht wirklich überzeugt, dann kam Hearthstone, beziehungsweise schon davor oder währenddessen quasi, dann kommt jetzt Heroes of the Storm, wovon ich mir jetzt auch mal ausführliches Gameplay angeguckt habe. Alles sehr casual, alles völlig uninteressant für mich, alles weit weg von diesem hochgepolischten 10 Jahre in Entwicklung Spielen, die sie davor rausgehauen haben. Es war noch nie so, dass sie eine ganz spezielle Nische hatten, die sie jetzt quasi verraten, aber trotzdem auch das Diablo 3 war einfach zu casual, ich glaube, da sind sich alle einig. Und das zieht sich so ein bisschen durch alles, was in Blizzard in letzter Zeit macht, und allein deswegen bin ich einfach oder hoffe ich einfach noch, dass sie mich da wieder davon überzeugen können, dass sie trotzdem auch diese alte Firma sind. Ich meine, wenn sie neben Heroes of the Storm und Hearthstone machen wollen, wunderbar. Wenn ich dafür einfach sowas kriege wie ein Warcraft 4 zum Beispiel oder eben ein richtig ordentliches Diablo 4 oder eine komplett neue Franchise, dann bin ich da voll zufrieden mit, weil ich dann damit leben kann. Weil zumindest dann der Trend so nicht weitergeht. Wie gesagt, Diablo 3 hat schon ein bisschen gezeigt, dass auch in ihren Hauptfranchises irgendwie nicht so alles so nach meinem Geschmack sich entwickelt, aber naja. Entsprechend bin ich einfach so ein bisschen gespannt darauf, ob nicht vielleicht doch irgendwas von Blizzard kommt. Ob sie vielleicht was zum neuen MMO sagen, das wäre für mich wahrscheinlich sogar das Uninteressanteste von allen. Warcraft 4, wie gesagt, ich rechne gar nicht mal unbedingt mit was, ja, aber ich bin einfach... Ich rechne nicht mit Warcraft 4, weil Starcraft 2 die Protoss-Kampagne noch gar nicht fertig ist. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, das sind alles so Sachen. Ich meine, letztendlich sind diese ganzen Sachen, die jetzt noch von Blizzard kommen, mehr oder minder fast abgeschlossen. Die befinden sich jetzt im letzten Stadium. Die arbeiten nebenher an irgendwas. Ich meine, im MMO arbeiten sie Gerüchten nach seit, weiß ich nicht, seitdem. Ich glaube, das MMO ist das, was, glaube ich, noch am ehesten, am wahrscheinlichsten ist. Weil ja. World of Warcraft ist halt mittlerweile super alt. Also. Ja, von daher, aber auch das würde mich interessieren. Ich würde einfach nur gern sehen, was Blizzard macht. Ich war schon einfach ein großer Blizzard-Freund immer und bin, wie gesagt, in letzter Zeit eher enttäuscht. Ich bin einfach gespannt, ob von Blizzard vielleicht doch nochmal irgendwas kommt, was ihren Ruf vielleicht so ein bisschen retten kann. Ohne jetzt behaupten zu wollen, dass er komplett, ne? Ich meine, zumindest Reaper of Souls scheint ja zumindest ein Teil der Fanbase wieder ein bisschen versöhnlich gestimmt zu haben. Ja, ich meine, also auch darüber habe ich Gutes gehört bislang. Ich werde es mir auch noch angucken, aber ich war einfach grundlegend nicht so zufrieden mit Diablo 3. Und das Skillsystem zum Beispiel ändert sich ja nicht, und das war ja einer der Punkte, die mich am wenigsten motiviert haben quasi in der ganzen Sache. Von daher, ich bin einfach gespannt auf Blizzard. Einfach mal abwarten und vielleicht doch von Blizzard ein bisschen was kommt. Ich würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja. Ich weiß gar nicht, wann BlizzCon ist, aber das wäre ja eigentlich dann eher die Zeit, wo sie dann, glaube ich, eher neue Sachen ankündigen. Aber man weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich ja auch wieder mit... Also meine Wunschvorstellung wäre ja, sie kommen irgendwie auf die entweder Microsoft oder Sony-Bühne und sagen, StarCraft Ghost kommt auch noch. Ja, also ich meine, BlizzCon ist erst Ende des Jahres, ist erst im November. Also ja, okay, daher, war gerade erst letztendlich so ungefähr. BlizzCon war erst Ende letzten Jahres gerade, also von daher. Ja. Gut, ja, was ist dein nächster Punkt? Ja, Final Fantasy 15. ist all die Jahre wieder, und all die Jahre sage ich mir wieder, erwarte nichts, aber es ist natürlich klar, es ist, oder beziehungsweise bei Verse war es noch so, ja, es ist halt Verse, aber jetzt ist halt der Main-Teil. Das bedeutet, sie können jetzt nicht mehr so lange eigentlich da rumarbeiten oder rumfaulenzen, sage ich mal. Es muss irgendwann einfach raus, und ich bin einfach gespannt, was sie diese E3 zeigen. Ich meine, wir haben immer noch keinen Release-Termin und wir haben immer noch das Gefühl, es wird irgendwie nicht in nächster Zeit kommen, aber es wird zu langsam Zeit. Und ja, ich möchte, also was ich erwarte, also erstmal, meine niedrige Erwartung ist, was ich mindestens erwarte, ist ein neuer Trailer. Aber ich erwarte irgendwie so noch, ja, keine Ahnung, es wird so ein Trailer mit 30 Sekunden neuem Gameplay oder so. Und dann wieder so, keine Ahnung, please be excited, we reveal more in the future. Aber was ich halt wirklich haben will, ist, ich möchte jetzt wirklich sehen, also mehr Gameplay sehen. Also das, was man bisher auch im letzten Trailer gesehen hat, das sah alles ganz cool aus. Von der Inszenierung mache ich mir da in dem Sinne erstmal gar keine Sorgen. Da muss man sich auch eigentlich in 13 keine Sorgen machen. Aber wie wird das Gameplay jetzt genau sein? Ist es jetzt eher wie Kingdom Hearts? Wie viel rundenbasiertes Kampfsystem ist da noch drin? Dieses bisschen Deckungssystem, was man gesehen hat, wie wird sich das genau spielen? Also man hat bisher von Versus oder auch jetzt das ganze 15-Projekt schon so viele verschiedene Sachen gesehen, und ich kann immer noch nicht ganz zusammenbauen, wie sich dieses Spiel letztendlich spielen wird. Und solange das nicht der Fall ist, habe ich auch das Gefühl, das Spiel ist noch lange nicht fertig. Und wenn es auch diesmal wieder so ist, dann, ja, manche sagen nächstes Jahr vielleicht in Japan. Wenn sie so wenig zeigen, habe ich nicht mal das Gefühl, dass es nächstes Jahr in Japan erscheinen kann. Ich finde, Square muss so langsam auch mehr zeigen, mehr Informationen raushauen, nicht nur einen Trailer. Ich bin immer noch gespannt drauf. Ich meine, es ist halt ein neues Final Fantasy. Natürlich eine gewisse Skepsis ist immer mit drin, aber ich Ja, weiß nicht. Als alter Final Fantasy Fan oder auch immer noch, würde ich sagen, ist es so, glaube ich, das, worauf ich am meisten, die höchsten Erwartungen habe. Nicht, dass ich jetzt irgendwie am meisten gespannt auf dieses Spiel bin, aber ich habe auf jeden Fall hohe Erwartungen an Square, diese E3, und wenn nicht diese E3, dann die TGS, aber irgendwas muss dieses Jahr auf jeden Fall kommen, um mir zu zeigen, okay, dieses Spiel befindet sich jetzt in einem Stadium, dass man sagen kann, es könnte demnächst fertig werden. Ja, kurz zusammengefasst, ich glaube nicht dran. Aber ich meine, du hast ja selbst schon gesagt, dass du nicht so ganz Oh, sicher bist. Merlin. Es tut mir leid, aber es ist einfach so, es ist Please halt be Square. excited. Ja, please be excited indeed. Ja, es ist halt Square, keine Ahnung. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich rechne wahrscheinlich eher mit sowas, wie du es gerade schon gesagt hast, so nach dem Motto, please be excited und hier ist wieder ein kleiner Mini-Trailer. Und das war's. Aber mal abwarten, keine Ahnung. Ich meine, ne, noch ist nicht aller Tage Abend, das kann ja noch passieren. Die E3 ist noch ein bisschen hin quasi und ja, sind wir mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Wie gesagt, ich rechne nicht mit Ich viel, rechne aber auch nicht damit drauf. wäre Ich ja cool. hab halt nur das, ich meine, alle sagen ja auch schon mit Final Fantasy 14 und so weiter, ist auch, und in dem Wechsel des CEOs. Es hat sich auch innerhalb der Firma jetzt auch ein bisschen was verändert, was solche Großprojekte angeht. Da ist nur eine kleine Anekdote, möchte nicht zu weit eingehen, aber der neue Director von Final Fantasy 14 hat ja gesagt, warum Final Fantasy 14 1.0 so schwierig war, ist, dass Square irgendwann sich in diesem Grafikbombast verloren hat. Nämlich, es war nämlich so, dass so eine Vase in Final Fantasy XIV 1.0 hatte so viele Polygone wie ein Charakter. Das muss ich mal vorstellen, wie viele Ressourcen verschwendet wurden. Und wenn sich das so durch die ganze Firma durchgezogen hat, ist ja klar, warum Final Fantasy XV nicht fertig geworden ist. Aber anscheinend hat man jetzt auch mit 14 den Schalter umgelegt und natürlich die Ergebnisse wird man nicht sofort sehen können. Aber ich hoffe trotzdem, dass das jetzt zumindest so langsam jetzt auch mal die Maschinerie in Gang gelaufen ist. Ja, allerdings. Ja, gut, dann würde ich sagen, von mir das nächste. Das ist ein bisschen unspektakulär, würde ich behaupten, aber es ist trotzdem einfach The Division. Nachdem The Division jetzt verschoben wurde, ich glaube, das haben wir auch in den News gar nicht erwähnt, also wurde verschoben der Termin, es kommt doch nicht mehr dieses Jahr, Überraschung. Ich war ja noch Überraschung. jemand von denen, die gesagt haben, naja, vielleicht doch, aber ich habe so richtig dran geglaubt, habe ich auch nicht. Und jetzt heißt es bestätigt, natürlich kommt es nicht mehr dieses Jahr. Ich habe ja auch zum Beispiel auch schon Live-Gameplay gesehen, auf der Gamescom damals. Das war jetzt nicht so wahnsinnig viel, es sah noch nicht besonders final aus, es war alles sehr rudimentär, aber zumindest habe ich schon mal ein bisschen was gesehen. Ich hoffe einfach, dass wir vielleicht tatsächlich jetzt nochmal ein Gameplay-Trailer sehen, vielleicht wirklich einfach mal gespielte Live sehen, sodass man wirklich sieht, wie die Grafik letztendlich aussehen wird, auch wie das Ganze sich spielt. Ich bin super gespannt immer noch auf das Spiel. Hohe Erwartungen. Es ist vielleicht so ein bisschen dieser Watch Dogs-Fluch, dass ich jetzt mittlerweile sage, naja, Watch Dogs, wer Eh noch weiß, wie das jetzt gedowngradet. letztendlich wirklich geworden ist, ob sich dieser Hype jetzt durchhalten kann, keine Ahnung. Aber ja, trotzdem, derzeit bin ich noch super gespannt. Es hat ja noch keine Chance, mich zu enttäuschen. Und ich wäre super, super interessiert an neuem Gameplay-Material und vielleicht nochmal ein paar mehr neuen Infos, vielleicht ein bisschen Material sich zum Angucken und so. Wäre super cool, einfach weil ich extrem gespannt bin auf das Spiel. Also tatsächlich eins meiner Most Wanted eigentlich, glaube ich, so in nächster Zeit. Bisher zumindest. Ich meine, wie gesagt, es ist auch noch fast ein Jahr hin, aber. Mein Watch Dogs war auch mal unser Most Wanted, so mehr oder weniger. Auf jeden Fall, deswegen sage ich ja, also, ey, ich bin da ich hab das vorsichtig, Gefühl, Watch Dogs hat ist jetzt, also viele sagen jetzt auch, ich meine, ich bin auch noch gespannt auf The Division, aber viele haben vielleicht dieses ganze Drama um diesen Watch Dogs Grafik Downgrade und so weiter mitbekommen. Ich glaube, Leute sind jetzt einfach ein bisschen noch vorsichtiger geworden. Ich meine, Ubisoft war schon ja. mal Ubisoft, aber jetzt sind sie nur noch vorsichtiger und so, und ja, ob das wieder so aussieht. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, Watch Dogs sieht, so wie es jetzt rauskommt, sieht keinesmal so aus wie damals, als sie es revealed haben. Ja. Und das ist halt die Frage. Ich meine, das, was wir bisher von The Division gesehen haben, sah schon unmöglich fantastisch aus in dieser Open Ja. World und wie New York da aussieht, super viel Detailgrad und so weiter und auch vom Spielerischen. Ich meine, jeder kennt dieses GIF wahrscheinlich von dem Typen, der beim sich in Deckung hinter dem Polizeiauto noch die Tür zumacht und so. Ja, muss man einfach mal abwarten. Ich habe schon so ein paar Stimmen gehört, dass sie gesagt haben, Ubisoft hat es vielleicht wieder zu früh angekündigt auch und zu hohe Erwartungen dadurch jetzt schon gesetzt. Muss man schauen. Bin auch gespannt auf neues Gameplay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall irgendwas zeigen werden. Aber ja, einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Bin auf jeden Fall immer noch super gespannt drauf, ja. Ja, definitiv ich auch. Ja, dann kommen wir wahrscheinlich zu meinem absoluten Most Wanted. Keine Ahnung, ob überhaupt irgendwas auf der E3 das zu sehen wird, aber es handelt sich um Persona 5. Ja. Leute werden vielleicht wissen, dass ich Anfang des Jahres Persona 4 Golden auf der Vita durchgespielt habe und es sich von 0, nichts zu einem meiner absoluten Lieblings-JRPGs aller Zeiten entwickelt hat. Ich habe sogar zweimal durchgespielt, obwohl das alleinige Durchspiel schon fast 100 Stunden gedauert hat. Das zeigt, wie gut dieses Spiel war. Und deswegen bin ich unmöglich gespannt auf Persona 5. Und man weiß bisher halt leider noch wirklich fast gar nichts. Also man weiß, es soll im Winter rauskommen, ist immerhin schon was, in Japan. Aber man hat bisher noch kein einziges Ingame-Bild gesehen. Man weiß noch nicht genau, wie die Story ist und was das Setting ist. Es wird wahrscheinlich wieder ein Schulsetting sein, wie es halt ein Persona-Spiel ist. Man weiß, dass die Lead-Color diesmal rot ist und nicht blau und gelb wie bei den Vorgängern. Man weiß, es ist etwas, dass der Hauptkonfliktpunkt etwas sein soll, also mit Menschen, die an bestimmte Sachen gekettet sind. Also viele haben schon die Vermutung, das soll ein bisschen dieses momentane gesellschaftliche Problem in Japan darstellen, so dieses an die Gesellschaft gekettet sein, nicht wirklich individual freedom und so weiter. Mhm. Und ich meine, Persona ist etwas, ich muss auch ehrlich sagen, das Persona-Team, obwohl es in dem Sinne immer noch viel mit klassischen JRPG zu tun hat, auch von den Charakteren her, Catherine und auch ein paar Sachen in Persona 4 mir gezeigt, wie gut sie trotz dieser Umgebung mit bestimmten Problemen oder auch mit gesellschaftlichen Themen umgehen können. Ich meine, Catherine meiner Meinung nach ist eines der wenigen Spiele, das sich ernsthaft mit Beziehungen, mit Fremdgehen und solchen Sachen beschäftigt. Ich kenne fast keine Spiele, die sowas machen. Und Persona 4 Golden, es gibt einen Charakter, der Kanji Tatsumi heißt. Das ist die Hintergrundgeschichte von dem Typen, ist eine der ausgefeiltesten Auseinandersetzungen mit Gender-Problemen, die ich im Videospiel kenne. Also ich will nicht spoilern, aber das hat mich extrem beeindruckt, wie sie mit diesem Charakter versuchen, so dieses Problem von Gender und wie Leute Gender wahrnehmen, getackelt haben. Und deswegen bin ich auch in der Hinsicht super gespannt. Persona 5 natürlich, das Ganze, dieses Dating-Sim-Elemente, das Dungeon Crawl und so weiter. Das ist auch alles, was eine große Rolle spielt. Aber trotzdem bin ich super gespannt drauf, was sie daraus machen. Die Erwartungen sind riesig. Aber ich habe das Gefühl, Atlas hat auf jeden Fall das Zeug dazu, das zu tun. Also die letzten Spiele, die ich von denen gespielt habe, haben mir das gezeigt. Deswegen, ich hoffe, dass sie vielleicht erste Infos rausgeben, Charakter Design und so weiter. Können wir eher vorstellen, dass es vielleicht erst so TGS ist, aber andererseits, wenn es im Fall im Winter schon erscheinen soll, wäre zu langsam Zeit, mal was zu zeigen. Und ich meine, es ist schon eine eher japanische Marke, aber ich glaube, Persona mittlerweile auch im Westen eine große Fanbase und deswegen fände ich es ganz cool, wenn sie das auf jeden Fall auf der E3 vorstellen würden. Ja, definitiv. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe natürlich noch nie Persona gespielt. Kannst du durchaus nachvollziehen. Ich weiß, dass du mega begeistert von 4 warst. Du hast mir auch einiges darüber erzählt. Das klingt auch wirklich extrem cool. Von daher, schauen wir mal. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich realistisch, dass was kommen könnte zumindest. Ist halt ein PS3-Spiel und sie arbeiten auch schon anscheinend länger dran. Deswegen, wie gesagt, TGS finde ich halt ein bisschen spät, weil es halt erst im September ist. Aber deswegen finde ich schon ganz cool. Ja, dann würde ich sagen, komme ich auch zu meinem letzten und das ist, glaube ich, so quasi das, also ich habe es als letztes genommen, weil es eigentlich das Realistische ist. Wie gesagt, Blizzard, wer weiß, ob die überhaupt irgendwas sagen zu The Division, wird vielleicht nur ein bisschen, ein paar Infos spärlich kommen. Ich glaube, wozu wir auf jeden Fall was sehen werden, ist The Witcher 3. Ja, definitiv. Und das ist, glaube ich, deswegen auch mein Most Wanted, weil ich schon weiß, dass es was geben wird. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber geredet, warum wir so interessiert daran sind. Ich meine, das verspricht so quasi das ideale Open-World-Spiel zu sein. Die Story, die für die Witcher bekannt ist, Witcher hat immer tolle Stories erzählt in 1 und in 2, dann diese Freiheit eines Open-World-Spiels à la Skyrim mit einem riesigen Kontinent, den du frei bereiten und erkunden kannst. Das heißt also, die Qualität storymäßig eines Witchers mit all den Entscheidungen in einer Open-World mit vielen Nebenquests und tollen Charakteren klingt ehrlich gesagt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ja. Aber wer weiß, wie es letztendlich funktioniert. Außerdem sieht es natürlich auch von der Grafik her fantastisch aus. Deswegen bin ich super, super gespannt, wie das letztendlich wird. Es gab ja anscheinend schon interne Spielszenen und so ein Kram, die irgendwie Presseleuten gezeigt wurden und sowas. Ich hoffe einfach, dass wir vielleicht wirklich Gameplay sehen, dass wir vielleicht gegebenenfalls sogar schon manche Leute auf der E3 spielen können, dass es einfach ausführliche Berichte, Screenshots und so ein Kram von den einzelnen Magazinen gibt. Also ich bin einfach super gespannt auf das Spiel und denke eigentlich, dass wir da relativ zuversichtlich sein können, dass es da einige Infos zu geben wird. Ja, ich meine, sie haben ja auch gesagt, sie soll ja schon Q1, glaube ich, 2015 erscheinen, von daher ist das ja sozusagen die letzte E3 vor Release und dementsprechend glaube ich schon, dass man auf jeden Fall, und ich meine, wenn es schon mal für ein Release Ende des Jahres angepeilt war, glaube ich auch, dass sie auf jeden Fall spielbar sein wird auf der E3, zumindest für die Presse. Und bin einfach super gespannt. Ich hoffe ja, dass es dann oft so weit spielbar ist, dass man es auch auf der Gamescom dann später spielen kann. Das wäre natürlich richtig awesome. Ja. Die ist ja auch noch ein bisschen hin, vielleicht gibt's dann erst recht. Ich meine, das ist ja meistens so, dass die Sachen, die auf der E3 spielbar sind, sind halt auf der Gamescom dann für die Öffentlichkeit auch spielbar, meistens. Ja. Weil dann diese Zeit dazwischen ist und die Firma einfach nicht noch neue Demos irgendwie entwickeln müssen. Mhm. Ich bin auch super gespannt, aber ich meine, ich muss 2 noch spielen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kam mir das gar nicht so, sag ich mal, in die Quere, dass sich Witcher 3 jetzt, ich war schon Dark Souls 3, dass sich Witcher 3 verschoben hat. Ich werde Witcher 2 auf jeden Fall innerhalb dieses Jahres noch spielen. Das ist eines der letzten Xbox 360-Spiele, das ich hier so liegen habe, das ich noch spielen muss, bevor ich dann wieder endgültig ein bisschen mehr zu Sony zurückkehre. Aber ja, ich bin auch super gespannt drauf, wie das funktionieren wird. Du hast ja schon gesagt, diese Kombination, ich will nicht sagen skeptisch, aber ob das Ja. funktionieren wird, eine wirklich gute Stringent oder Hauptstory zu erzählen, die sich so fesselt, dass du trotzdem das Gefühl hast, du möchtest trotzdem jetzt gerade nicht die Hauptstory spielen, sondern dich in der Open World fortbewegen. Ja, muss man mal schauen, wie das funktionieren wird. Ja, absolut. Also wie gesagt, ich bin auch noch skeptisch. Es klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Aber wer weiß. Also wenn es jemand ich traue durchziehen CD kann, glaube Projekt ich, zu. ja, auf jeden Fall. Das wollte ich auch gerade sagen. Wenn es jemand durchziehen kann, dann wahrscheinlich CD Projekt. Also ich bin da auch ja sehr gespannt. Jetzt warten wir mal ab, wie es letztendlich wird. Wird, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr spannend E3. Definitiv, das haben wir schon öfter mal gesagt. Ihr Ich werdet freue ja mich schon wahrscheinlich drauf. auch all die wichtigsten Sachen verfolgen. Und ansonsten gibt es bei uns auf jeden Fall einen Überblick. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ja, der würde ich auch Folge. sagen. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, verpasst haben, falls ihr diese Folge hört, wir haben in der Zwischenzeit, in der einen Woche, die wir eigentlich normalerweise Pause haben, eine Zwischenfolge rausgehauen. Das heißt, es gibt jetzt zusätzlich zu den Hauptfolgen noch Zwischenfolgen. Das heißt, falls euch das irgendwie interessiert, schaut euch mal an. Diese Woche war das Thema Kickstarter. Wir haben quasi jetzt im Zuge einiger neuer Kickstarter-Projekte nochmal über das neue Thema geredet. Vielleicht kann man auch nochmal kurz als Update dazu sagen, wir haben auch als Ausgangspunkt den Harmonix Kickstarter zu Amplitude genannt. Der sah damals aus, ob er nicht durchkommen würde. Er ist jetzt finanziert worden. Sie sind sogar ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube 850.000 ja. fast oder so. Der ist also jetzt erfolgreich. Quasi kleines Mini-Update noch hinterher. Also wie gesagt, für alle, die sich dafür interessieren, einfach nochmal die Zwischenfolge hören. Die wird es jetzt auch öfter geben. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Und dann werden wir uns das nächste Mal nach der E3 hören. Ja, vielleicht dann mit Merlin und Joe, die im siebten Himmel sind oder Wer weiß, tief enttäuscht. Vielleicht enttäuschen sie die E3 auf hohem Niveau. Wer weiß, das lässt sich irgendwie schwer sagen. Wir haben natürlich auch wenig zu Nintendo gesagt. Die können mich aber, glaube ich, gar nicht enttäuschen. Die ja, ich würde sagen, Nintendo hat nicht viel irgendwie zu verspielen. Ich bin auch gespannt, was von Nintendo kommt. Ich meine, da kann ja auch noch einiges kommen. Zelda wäre mal langsam Zeit. Mal schauen, was da so passiert. Aber das Hauptaugenmerk ist, glaube ich, schon auf Microsoft und so. Ja, natürlich. Letztes Jahr war das ja auch der Fall. Ich meine, klar, da auch wegen der Konsolen, aber auch allgemein, ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, genau, freuen wir uns alle gemeinsam auf die E3 und hören uns dann nach der E3 wieder. Wir werden zwischendurch vielleicht auch schon mal ein bisschen was twittern oder Kleinkrams machen. Ja, wir werden, also ich werde wahrscheinlich, also das kann ich auch schon ankündigen, ich werde wahrscheinlich auch während der Pressekonferenz immer mal wieder was twittern und so. Und wen ja, interessiert, definitiv. Was Uncommon Taste im Affekt denkt, einfach mal kann auf Twitter sich einfach folgen. Mal den Twitter-Feed angucken, genau. Richtig, genau. Ja, wunderbar. Dann bleibt uns hoffentlich gewogen, freut euch auf die E3 und wir hören uns in zweieinhalb Wochen ungefähr wieder. Genau. Macht's gut bis dahin, kommt gut durch die zwei Wochen und schöne E3. Genau, richtig. Also, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiedersehen. Wiederhören.